Hallo und herzlich willkommen zu PeteCast. Heute ist Donnerstag, der 21. April 2016. Ich sitze hier im Phonodrom. Das ist die Folge Nummer 21. Und diesmal auch nicht alleine, sondern ich habe hier Daniel bei mir. Hallo Daniel. Aloha. Daniel, wir kennen dich schon aus der Folge Nummer 13. Da warst du schon mal hier. Das war am, mal gucken, war das eigentlich? Juni. Letztes Jahr, gell? Ja, letztes Jahr Juni irgendwann. Genau, 17. Juni 2015. Da haben wir uns um das Thema Robert Space Industries unterhalten. Und jetzt ist fast ein Jahr rum und da ist ja einiges passiert, was ja auch angekündigt wurde. Und ich wollte einfach mit dir mal nochmal über das Thema sprechen. Das ist ja die erfolgreichste Sendung gewesen, die ich produziert habe. Also, sehr gut. Man merkt auch, das Thema ist Luft nach oben. Ist genau, erstmal Luft nach oben und scheint auch viele zu interessieren. Ich habe ja von dem Thema gar keine Ahnung. Das ist ja das Schöne. Darum habe ich das ja. Schön, das ist furchtbar. Das müssen wir dringend ändern. Chris Roberts ist auf dich angewiesen. Auch auf mich? Auf jeden Fall. Das, aber der ist doch schon auf so viele angewiesen. Ja, das ist. Wie viele Leute haben schon, sind schon Star Citizens? Ist das richtig? Ja, ja. 1,3 Millionen ja, ja. Leute unterstützen. Also es sind auch tatsächlich eigene Accounts, ne? Also nicht Packages oder Pledges oder so. Das sind so viele Accounts gibt es da. Krass. Okay, was ist das letzte Mal passiert? Wir haben aufgehört bei, soweit ich mich erinnern kann, da war kurz oder eine Alpha draußen von Squadron 42. Nee. Nee, noch nicht? War das noch vorher? Das war, als wir das letzte Mal gesprochen haben, gab es Arena Commander. Arena Commander, genau. Und den Mary Cup, glaube ich. Genau. Hier habe ich es ja nochmal als, Arena Commander, genau. Das war dieser Simulator, gell? Genau, das ist deren erstes Testbett gewesen für das ganze Ding. Und da konnte man in einer erst kleinen, dann etwas größeren, aber immer noch recht kleinen Arena, wenn man Arena, so will, genau, ja. Entweder fliegen ohne irgendwen oder fliegen PvP gegen andere oder auch gegen die AI alleine und auch ein Team. Und dann gab es noch so ein, ne, kann sein, dass der in der Zeit gekommen ist oder kurz danach, das ist irgendwie eine Soße. Ja. Dann gab es eine Sportabart im Grunde genommen. Ich weiß gar nicht, wie sie das genannt haben. Es hat nie richtig Spaß gemacht. Da ging es darum, dass du irgendwie einen Energieball einfängst und mit dem ins gegnerische Tor fliegst quasi. Also und Capture the Flag? Quasi Capture the Energy Ball, okay, while shooting your ass off. Okay. Oh, jetzt sind wir explicit, oder? Ja, ich glaube schon, ja. Kommt zack, das. Verdammt. Jetzt wird uns iTunes gleich einen Strich durch die Rechnung machen. Sehr gut. Okay, und das war der letzte Stand. Und was ist jetzt so seitdem passiert? Ist jetzt knapp ein Jahr her. Erzähl mal. Also, ich kann erst mal sagen, was nicht passiert ist, was geplant war. Ursprünglich war ja geplant, nach diesen Modulen, die sie da haben, das Star Marine Modul einzubringen. Das Star Marine. First-Person-Shooter. Genau, das war der First-Person-Shooter, der eher ein taktischer Shooter werden sollte und auch immer noch werden soll. Also eher Arma als Counter-Strike. Ja. Ja. Den haben sie zurückgestellt. Mhm. Da gab es irgendwie auch eine Alpha, die war nicht so gut. Und man hatte Sorge, die rauszubringen und sich den Namen zu verbrennen. Weil, naja, First-Person-Shooter, da gibt's halt schon mal ein paar. Und wenn du da einen bringst, dann muss ja halt auch echt was taugen. Mhm. Da haben die Leute kein Verständnis, wenn du sagst, hier ist aber doch nur ein Testbett und da arbeiten wir doch noch ein Jahr dran, ist vorbei, so kannst du nicht machen. Und deswegen haben sie gesagt, entwickeln wir mal noch eine Weile. Und entwickeln sie auch immer noch dran, ist immer noch nicht raus. Okay, den Shooter, aber das hätte man auch im Vorfeld ja wissen können, dass der Shooter, wenn man da jetzt einen rausbringen möchte, dieses Marktsegment First-Person-Shooter ja ein sehr, sehr stark umkämpfter Markt ist und dass es da ganz, ganz viele ja gibt. Und wenn ich eigentlich ja eine Space-Raum-Simulation rausbringen möchte, es wäre jetzt für mich nicht unbedingt der logische Schritt, dann erstmal nochmal einen First-Person-Shooter rauszubringen. Ja und nein. Der Grund, weswegen die überhaupt, also sagen wir mal, am Anfang hätte, sollte es ja gar nicht so was werden. Es sollte ja eigentlich mal ursprünglich ein relativ enger Wing Commander-Art, ne? Wing Commander-Klon werden, so quasi im Sitzen seinem Schiff. Man isst das Schiff im Grunde genommen, spielt rum und dann wurde ja immer der Fokus erweitert. Ja, mehr Schiffe, Universum, Open World. Mhm. Und irgendwann halt auch die Idee, Multicrew-Schiffe zu haben, sodass man halt aus seinem Schiff raus kann. Ja. EVA, kann man hinterher mal aufschreiben. Quasi aus dem Schiff aussteigen und dann Sachen machen. Und wenn ich das will, also wenn ich von einem Platz zum anderen will, vom Tor, einem Turm in den nächsten laufe oder ins Beiboot springe und so, das ist ja schon First Person, ne? Also dann ist ja der Schritt, dem ein Gewehr in die Hand zu geben, nur noch ein kleiner. Das stimmt. Also das brauchst du schon irgendwie. Aber die haben halt Schwierigkeiten gehabt, das wirklich so polished zu bekommen und so gut, dass es den Qualitätskriterien von denen entspricht. Deswegen haben sie es zurückgestellt. Und sie haben es auch zurückgestellt, weil irgendwann Ende letzten Jahres muss das gewesen sein. Da gab es endgültig die Teilung des Projektes. Okay. Vorher hätte es ja quasi eins. Mhm. Und wenn man damals geplätscht hat, hat man auch nach wie vor alles bekommen. Mhm. Aber alle Leute, die danach kamen, konnten sich entscheiden, ob sie entweder Squadron 42, was die Singleplayer-Kampagne ist von denen, kaufen oder das Persistent Universe-Paket Open World halt für Elite Dangerous oder so. Und das, genau, die beiden Teile zu teilen, das ist im letzten Jahr passiert. Und weil sie wussten, da wird jetzt viel Arbeit auf sie zukommen, weil sie den ersten Teil, den Squadron 42-Teil, zuerst fertigstellen wollen. Ja, haben sie gesagt, was können wir sparen? Ja, das war wohl dann der First-Person-Shooter-Teil. Mhm. Und das Squadron 42 wollen sie halt schnell rausbringen, weil einerseits ist das Projekt ja einigermaßen überfällig und andererseits ist das wahrscheinlich auch so ein bisschen die zukünftige Cash-Cow von dem System. Mhm. Also wenn das System, wenn das mal rauskommt komplett, wollen sie ja aufhören. Zumindest ist das, was sie bisher immer gesagt haben. Man weiß ja nicht so genau, wie sich solche Vorgaben ändern. Dann haben sie gesagt, sie verkaufen keine Schiffe mehr. Es gibt dann keine Concept Sales und Pledges und so. Mhm. Das gibt's alles nicht mehr. Muss man sich mit Ingame-Cash verdienen. Mhm. Es wird wohl eine geordnete Art von Ingame-Cash zu Hard-Cash-Shop geben. Okay. Was eine sehr gute Idee ist, weil das passiert halt in jedem Spiel. Und wenn du das nicht als Anbieter anbietest, dann machen das Chinesen. Das ist der freie Markt. Genau. Und da hast du ja viel mehr Ärger, als wenn du das halt selber anbietest. Ja. Ich finde das eine sehr gute Idee. Die wollen es dann auch mit so Caps haben, dass du halt nur so und so viel von dem Cash zu Hardcash wechseln kannst, eben um da irgendwie auch Spekulationen zu unterbinden und so. Naja, jedenfalls wollen sie die Squadron 42 zuerst machen. Da haben sie jetzt Ende letzten Jahres denen auch die Leute die Cast vorgestellt, also die Leute, die machen ja ein ziemlich intensives System da, nicht nur Motion Capturing, sondern auch Face Capturing und all sowas mit so Punkten im Gesicht. Ja. Und jeder kriegt da drei Kameras, die einen auf einen zeigen. Da gibt's ziemlich lustige Videos, die man sich dazu ansehen kann, wenn man, weiß ich nicht, Gillian Anderson in so einem Green Suit sehen will, wie sie mit einem kastenartigen Dingen, was dann irgendwann mal die Pistole sein soll, zum Beispiel, auf irgendjemand zielt. Also, die haben halt sehr, sehr, sehr billige Props genommen, so ganz, ganz billige Requisiten, weil es spielt ja keine Rolle. Es wird ja sowieso alles überblendet. Genau. Aber die Zwischensequenzen und so sind halt alle gefilmt und werden dann digitalisiert. Das war auch bei Wing Commander so, dass die Zwischensequenzen ja gefilmt waren. Also es war ja ein Spielfilm im Prinzip mit einem Spiel außenrum oder ein Spiel mit einem Spielfilm im Bauch, je nachdem, was man betrachtet. Gell? Weil das, glaube ich, erst ab Wing Commander 3 oder 4 gewesen ist. Ne? Die ersten beiden waren noch mit, das war auch echt sehr alt. Ja. Ja, also nach dem gleichen System soll es ja auch gehen. Ist ja auch heute der de facto Standard für hochqualitativ Produktion, dass sie da ein bisschen Filme zwischendurch zeigen. Mhm. Naja, und Teil des Pledge-Projekts damals war ja, dass sie gesagt haben, dass sie qualitativ hochwertige Schauspieler nehmen wollen dafür, weil waren sie auch ein bisschen gebrannte Kinder, die Wing Commander-Leute, da waren zwar gute dabei, aber auch viele sehr viel weniger gute. Ja. Gerade, was war das, Wing Commander 5, glaube ich, war, glaube ich, das war ziemlich schlimm. Und das, muss man sagen, haben sie wahrgemacht. So Gary Oldman, Gillian Anderson. Dann Mark Hamill ist dabei. Hamill, genau, also as known as Luke Skywalker. Ja, ja. Also die Cast weiß ich jetzt auch nicht mehr auswendig, aber es sind sehr viele große Namen und auch so Leute, die man von Serien aus kennt. Also ich kenne da zwei Gesichter, weiß ich, die spielen in mehreren Serien mit, aber ich weiß nicht, wie die heißen. Aber es sind halt echt gute Leute. Und die haben sich das zur Aufgabe gemacht, da haben die dieses Capturing, Motion Capturing, ja, das ist ja mehr als Motion Capturing. Was auch immer, Motion Capturing Plus System aufgebaut, übrigens quasi ihr eigenes Studio haben. Und der erste Teil dieser ganzen Geschichte, Squadron 42, der soll möglichst Ende des Jahres fertig werden. Und ab dann werden sie Sachen weiter produzieren. So, wenn das gut läuft, dann wird man Squadron 42 zweiten Teil und dritten Teil muss man sehen. Die sind noch Teil des Kickstarter-Versprechen gewesen. Also die werden sie irgendwie rausbringen. Aber das ist vermutlich die Idee, dass sie so wie andere Spiele Season Passes haben, dass sie halt Singleplayer mit den rausbrettern. Campaigns, ja. Und dass man die dann halt hintereinander spielen kann, wenn man Spaß hat. Und hast du ein Gefühl, weißt du, wie die effektive Movie-Time ist? Also was ist Spiel? Also wie viele Stunden kann man das Spiel spielen in der Singleplayer-Mission im Verhältnis zu den Videosequenzen? Also wären die Videosequenzen zusammengezählt eine Spielfülllänge zum Beispiel? Hat sich noch keiner so richtig aus der Deckung gewagt mit großen Zahlen. Es hieß immer, dass Squadron 42, also der erste Teil der Kampagne nur, es fällt mir schwer, es zu sagen, weil es halt drei Angekündigte gibt, weil drei irgendwie rauskommen müssen. Aber es geht um den Squadron 42 1, wenn man so will, für Weihnachten. Da haben sie gesagt, dass sie ein Community Manager hat sich mal aus dem Fenster gelehnt, hat gesagt, es sind 60 Stunden Spielzeit. Dann haben andere gesagt, vielleicht auch nur 25. Ja. Aber das ist so die Größenordnung, um die sich da streiten. Also je nachdem, wie schnell du da spielst und ob du da Nebenmissionen machst oder nicht. Ne? Also, wahrscheinlich ist das, also ich denke, wenn man 25 Stunden rechnet, dann ist das schon ziemlich fair. Wie viel es denn zum Schluss werden, wird man sehen. Von den Ingame oder von den Zwischensequenzen, Filmsequenzen, wenn man so nennen will, hat man zwei gesehen. Eine, da ist man auf so einem, Idris ist ja irgendwie das größte Schiff, was es da so bisher gibt. Gibt noch ein anderes, was verkauft wurde, was man noch nie gesehen hat, was noch nicht fertig ist, noch nicht mal ansatzweise, noch nicht mal Concept ready. Die Idris ist eine Fregatte, die auch einen Hangar hat für wenige Schiffe und ist halt echt ein Riesenbiest. Daran haben sie sehr lange gearbeitet, wurde auch in Manchester von den Guten gebaut. Genau, wir hatten es letztens über die verschiedenen Studios, ja, die Schiffe bauen. Genau, das war auch wieder Manchester-Produktion. Und da kommst du an, wahrscheinlich ist es der Anfang von der Singleberg-Kampagne. Kommst halt so an und fliegst dann da rein und dann steigst du aus und irgendwie ein Typ fängt gleich an, dich da zu gossipen, so voll zu quatschen und dann läufst du durch das Schiff. Ist auch ein bisschen frei dabei, du kannst dann irgendwie rumlaufen und stehen bleiben und du sagst, komm mit und dann gehst du hinterher und so. Das hat schon echt, das ist so die Frage, ist das jetzt eine Zwischensequenz oder nicht? Weil eigentlich hast du nichts zu tun, als hinter dem herzugehen und zu gucken. Aber du lenkst ja trotzdem so. Schwer zu sagen. Eine andere Szene, die alle gesehen haben, war die Rede von Gary Oldman vor dem Senat. Klassisches Star Trek-Symbol. Die war noch nicht völlig fertig. Also da haben einige Filter gefehlt. Und das sah schon echt gut aus. Also die Gesichtsanimationen, die die gemacht haben, das ist State of the Art auf jeden Fall. Das habe ich noch nicht besser gesehen. Ist das, weil du sagst Zwischensequenz, ist das jetzt eine Zwischensequenz, die durch Ingame-Grafik gemacht wurde, oder ist es wirklich ein Film, der dazwischen spielt? Das ist auf jeden Fall ein Teil von diesem Hybrid. Also da hat man auch gesehen, wie Gary Oldman in seinem Hautanzug ja. mit Punkten im Gesicht auf einer Kartoffelbox steht quasi so und dann in Dings rät. Und das wird halt dann wird halt reingerendert. Mhm. Der Rest wird reingerendert. Aber er ist halt digitalisiert. Und das funktioniert echt super. Also die ganze Person, also es ist jetzt nicht so, wie ich das klassischerweise kenne, es gibt einen echten Schauspieler und die Welt außenrum ist rein digitalisiert, sondern sie haben sogar den echten Schauspieler genommen und ihn auch digitalisiert sozusagen. Genau. Es gibt Gesichtstexturen von ihm, die man auch sehen kann. Wie, so. Ja. Also wenn man ihn da sieht, wie er geschauspielert hat und wie ihn die drei Kameras aufgenommen hat, dann hat er halt kein Make-up drauf, ganz normal, und hatte so einen Damenstrumpf auf dem Kopf, dass die Haare weg sind. Ja. Und irgendwas wie, weiß ich nicht, 50, 60 schwarze Punkte im Gesicht, die halt irgendwie irgendwelche Eckpunkte darstellen, die man dann capturen kann, damit man sehen kann, wie das irgendwie ist. Und dann auch diese klassischen Punkte am Körper getragen, so, dass sie sehen können, wie er sich bewegt. Und dann wird das irgendwie in den Computer übertragen und dran rumgerechnet, ein paar Effekte dazu. Und es sieht echt gut aus. Also ich freue mich drauf, auf jeden Fall. Das sieht wirklich gut aus, jetzt schon. Der Vorteil ist natürlich der, dass du dann später die Schauspieler für die Sequenzen, also für die Filmsequenzen dazwischen, gar nicht mehr brauchst. Ja, naja, es kommt drauf an. Also man will ja, die Idee ist ja, man weiß, Gary Oldman ist ein guter Schauspieler. Mhm. Und wenn ich den jetzt vor einer Szene stelle, gerade in dem Fall, dass es da keine Requisiten gibt und der halt mit Besenstielen auf jemand anders zeigt, der gar nicht da ist, da muss halt auch ein guter Schauspieler sein. Mhm. Und deswegen capturest du den dann auch im Gesicht ab und alles, was er so macht, damit halt das Gerüst gut ist. So hinterher Texturen draufkleben und Lichter setzen und so, ist ja alles nur noch Technik. Ja. Aber ja, natürlich wäre denkbar, dass man für den zweiten Teil jemand anders nimmt und dem Gary Oldmans Textur ins Gesicht klebt. Ja. Keine Ahnung, was die Verträge da so hergeben, ob die da zahlen müssen oder so. Weiß ich nicht. Aber wie gesagt, ich war sehr beeindruckt von dem Teil. Und gerade bei Lichteffekten war noch nicht besonders viel, waren sehr wenig Lichtquellen und ein paar Texturen von Oberflächen waren schlecht. Mhm. Und ich hätte das schon so gespielt, ganz klar. Okay. Und weiß man, wie lange diese Sequenz denn sein wird, letzten Endes, dann diese Rede vor dem Senat? So circa? Die ist, also die Rede, haben sie vollständig gezeigt. Man weiß halt nicht, ob noch irgendwas passiert, wie er da hingeht oder ob davon weggeht oder so. Mhm. Das ist so eine Szene, wo es mich nicht wundern würde, wenn es irgendwie ein Attentat gibt oder irgendwas. Mhm. Also wenn da noch was mit passiert. Weil das ist so eine, wir müssen jetzt in den Krieg ziehen und da geht um uns und um die Ehre. Also, Militärporn quasi. Okay. Wo er dann irgendwie alle Leute einschwört. Das schreit eigentlich danach, dass da was passiert. Mhm. Aber die Rede an sich waren 2 Minuten, 3 Minuten. Okay. Also war schon eine richtige Rede so. Also auch mit langsam angefangen, Spannungsbogen und zum Schluss richtig Power gegeben, auch Entwicklung und so. War gut. Okay, das heißt, dass die Filmsequenzen sind, also keine Filmsequenzen, sondern sind gerenderte Sequenzen, die real aufgenommen wurden, aber dann im Film dann, im Spiel dann als Rendersequenzen dann benutzt werden. Genau. Und das wird sich durchs ganze Spiel so ziehen. Genau. Was der Unterschied zu Wing Commander war. Wing Commander waren ja echte Schauspieler, die gespielt haben hinter einem Greenscreen und dann Weltall und Bar und so weiter simuliert wurde. Damals ging das alles noch nicht so, ne? Genau, das stimmt. Da fehlten ein paar Pferdchen unter der Haube. Ja. Heutzutage mit der modernen Technik ist das natürlich etwas einfacher zu gestalten. Okay, das heißt, die Zwischensequenzen für die Singleplayer-Kampagne werden aktuell gedreht oder werden gecaptured? Die sind schon fertig. Achso, die sind schon fertig gedreht. Also gedreht sind die. Die hatten, glaube ich, 60 Drehtage oder so. Da haben sie alles gedreht und natürlich wurde es nach und nach dann mit Texturen beklebt und müssen halt die 3D-Artists was machen. Mhm. Aber natürlich muss man auch sagen, dass auf diese Weise die Produktionskosten einigermaßen überschaubar sind. Ich wollte gerade sagen, mal 60 Tage. Wenn man die Leute nicht so lange braucht. Genau. Irgendwie 60 Tage ist wohl, sagen die trotzdem ziemlich viel in der Branche. Mhm. Chris Roberts hat irgendwas mal erzählt. Er meinte, das Drehbuch, was sie für die Zwischensequenzen hatten, war so viel wie entweder 7 oder 8 Drehbücher, also das 7- oder 8-fache von dem, was normalerweise verwendet wird. Weil die Instruktionen genauer waren? Genau, weil es halt sehr viel Aufwand gemacht wurde, weil sich halt, naja, Christoph Roberts hat ja mal Filme gemacht, wie auch immer, wie man die Qualität einordnen will, ist egal, aber auf jeden Fall hat er da einen Background, wie man sowas macht. Ja. Und da haben sie wohl sehr viel Aufwand und sehr viel Energie reingesteckt, um das eben halt auch ein bisschen professionell wie ein Film zu machen. Mhm. Okay. Und gut, das kleben die jetzt dann alles zusammen und wird dann zwischen das eigentliche Spiel dann geklebt. Wie weit sind wir denn im Spiel? Also ist das jetzt eher ein paralleler Prozess, die Sequenzen und das Spiel? Oder meinst du, die sind im Spiel schon viel, viel weiter und brauchen jetzt nur noch die Sequenzen als Kleber dazwischen? Naja, was man weiß ist, ich habe ja gesagt, dass vieles priorisiert wurde, was sie für diese Squadron 42 brauchen. Unter anderem auch Schiffe. Mhm. Also gibt ja sehr viele Konzepte, die noch nicht bearbeitet sind. Und die haben zwei Dinge gemacht. Erstmal haben sie den Prozess, wie kommt ein Schiff von der Idee ins Universum, den haben sie definiert und beschrieben. Das ist beides Gleiche. Mhm. Definiert. Früher war es so, dass sie halt irgendwie gesagt haben, okay, wir brauchen ein Schiff, das hat die und die Rolle. Wahrscheinlich kommt es von dem und dem Hersteller und dann gibt es dann einen Concept-Artist, der sich daran setzt und dann gibt er das einem 3D-Artist, der macht was draus. Aber die haben halt alles für sich betrachtet. Mhm. Und jetzt machen sie es, man kann sagen, fast objektorientiert. Die sagen, alles klar, wir haben hier ein Schiff, das ist immer noch die Idee, dass wir die Rolle haben. Wir sagen mal, das soll von Aegis Dynamics kommen. Mhm. Und bevor es dann weitergeht, müssen sie für Aegis Dynamics ein Set bauen, müssen sagen, klar, das sind die Materialien, die Aegis Dynamics verwendet, das sind die Elektroniken, das ist die Stimme, das sind die Lichter, so, das ist die Designsprache, die das spricht, das ist das Benutzerinterface, und dann haben sie halt, okay, irgendwann mal einen ganzen Haufen Sachen, sagen, das ist hier, was Aegis Dynamics ausmacht. Und wenn man das einmal hat, dann ist das natürlich auch relativ einfach, ein Schiff zu bauen. So, dann weiß man, okay, die Texturen gibt's schon, muss man die irgendwie rankleben, ist immer noch Arbeit, ganz klar, aber halt viel, viel weniger, gerade beim 5., 6., 7. Schiff vom gleichen Hersteller, gewinnst du halt schon. Genau, die verwenden gegebenenfalls auch die gleichen Komponenten, gleicher Antrieb, gleiche Düsen, gleiche Waffensysteme. Genau, Lichteffekte. Lichteffekte und so weiter. Und wie man sich darin bewegt, ob man sich darin bewegt. Das ist ganz, ganz spannend. Aegis war die erste Firma, die das so mitbekommen hat. Die haben quasi, ja, doch fast alle Schiffe, die sie schon hatten, quasi neu gemacht damit. Ein bisschen überarbeitet haben sie das genannt, aber ein paar von denen haben sich wirklich drastisch verändert. Mhm. Und die neuen Aegis-Schiffe, die rauskamen, haben dann wirklich wesentlich kürzer gebraucht von gibt ihr das Konzept bis steht in eurem Hangar, könnt ihr fliegen. Das Kürzeste, was ich mir erinnern kann, war die Saber. Das war so eins, von dem man es auch gar nicht wusste, wo sie einen mit überrascht haben. Mhm. Das ist ein Einmann-Fighter, ein moderner. Und das hat, ich glaube, 2 Monate gedauert oder so. Und normalerweise hat das 10 Monate, Jahre gedauert. Manche Sachen aus dem Original-Kickstarter-Projekt sind noch nicht fertig. Okay. Also da haben sie sich schon ein bisschen bemüht, haben sich halt diesen Prozess gestreamlined und die haben gesagt, was brauchen wir denn eigentlich für Props für Squadron 42? Mhm. Offenbar werden da viele Aegis-Schiffe gebraucht, weswegen da jetzt ziemlich viele produziert wurden hintereinander weg. Unter anderem auch der neueste Starfarer, das ist ein sehr altes Schiff und das bisher deutlich größte. Was heißt altes Schiff? Heißt es alt in der Space-Time von Robert Industries oder heißt es alt wegen früh geplätscht und früh als Konzept schon da gewesen? In dem Fall sogar beides. Ich meinte eigentlich alt, weil es schon, ich glaube, es war Teil der Original-Kickstarter-Kampagne. Wenn nicht, dann sehr kurz danach. Also ist sehr, sehr alt vom Sache. Aber in dem Fall ist es tatsächlich auch ein altes Design im Lore von Star Citizen, also in dem Kanon, in dem Geschichtskanon da. Ja. Das ist ein älteres. Und das ist eins, was eigentlich von einer anderen Firma kommt, von Musashi Industrial. Mhm. Was aber Aegis, weil das ist so einer von den beiden, die Militärs unterstützen da, dass die genommen haben und zu einem Militärtransporter umgebaut haben. Mhm. Ja, und das brauchen sie scheinbar für Squadron 42, weil das wurde mit sehr viel Aufwand und mit sehr viel Geschwindigkeit von wir haben gar nichts zu jetzt steht's Manga gebaut und ist dabei deutlich größer geworden. Ursprünglich sollte das, ich glaube, ich erinnere mich, sowas wie 50 Meter groß sein, dann wäre es die Constellation-Klasse irgendwie. Und jetzt ist es fast 100 Meter lang. Okay, also ist wirklich drastisch gewachsen. Wir haben, wollten dann irgendwie was anderes mit ihm machen. Dann Manchester, denen ist das egal. Die das machen heißt, alles größer. Das heißt, es zeichnet sich ab, dass für Squadron 42 bestimmte Schiffe, die es in dem Star Citizen-Universum schon gibt, und Schiffe, die es für diese für Squadron 42 geben muss, jetzt gerade nach vorne gezogen werden in der Entwicklung, um halt diesen Singleplayer, diesen Singleplayer-Campaign zu bauen. Ganz genau. Jetzt mal betrachtet, dass es wohl zu Weihnachten erscheinen soll. Das sind jetzt nur noch, ja, das sind jetzt nur noch 7 Monate gefühlt. Gibt es da schon wirklich was ganz Konkretes zu sehen, weil 7 Monate für ein Spiel bis zu Release, da ist ja meistens, ist man schon in der Beta-Phase, oder? Hm. Ja, weiß ich nicht, Beta, aber schon ein bisschen mehr. Später Alpha-Phase. Ja. Aber das kommt natürlich darauf an, was das Spiel da kann. Also wie frei bin ich denn da? Das ist ein bisschen so die Frage. Weil wenn das wie Wing Commander ablaufen wird, dann ist man ja doch schon ziemlich begrenzt gewesen. Ne? Ja, das sind ja schon eher Tunnels. Ne? Genau, also kein Rail-Shooter, eher, ja, Tunnels ist schon eher richtig. Man, so geht es zum Waypoint 1, 2, 3, 4, 5. Ja. Ist man da lang geflogen und hat was weggeschossen. Mhm. Und das kann man ja jetzt schon. Mhm. Ich habe vergessen zu erwähnen, ein weiteres wichtiges Modul, was veröffentlicht wurde, ist, die haben das Baby-PU genannt, PU für Persistent Universe. Mhm. Selbst wenn da noch nicht viel Persistence passiert, also im Moment wird es auch, wird nichts gespeichert, ist aber der nächste Schritt, den sie jetzt machen wollen. Und da wacht man auf einer Station, sehr groß, und kann da rumlaufen, sehr, sehr großer Level im Grunde, kann sich da zu seine Schiffe, die man so hat, holen lassen, rausgehen über einen Airlock, einsteigen und dann rumfliegen von. Da gibt es irgendwie so Communications Arrays, wo es so, gibt es auch so ganz, ganz kleine, billige Missionen, wo dann Piraten ein Communications Array übernommen haben, dann musst du die wegschießen und das wieder aussteigen, hinfliegen, per EVA, dann da wieder in Gang setzen, zurück zu deinem Schiff fliegen. Und also ich denke, so wird Squadron 42 aussehen. Das sind die Missionen oder das sind die Art von Komplexität, die wir erwarten können. Also es wird jetzt wirklich eher so, ja, so kleinere Missionen sein, wie, keine Ahnung, eskortiere mal diese Fregatte von W.A. zu W.B. und dann kommen halt ein paar Piraten, die musst du irgendwie über den Haufen schießen. Ja. Und Punkte wie halt, ja, Aufklärungsmissionen, fliegt die Punkte ab und mach paar Aufnahmen und gut ist. Also genau so ist ja. Die haben kleinere Stationen, wo man docken kann, wo man auch landen kann und wo einem repariert wird und so. Und wo man aussteigen kann und dann quasi zu Fuß oder schwerelös halt in diesen Stationen da irgendwas machen kann, irgendwas suchen kann. Gibt es auch irgendwie irgendjemand, der ihn beauftragt, seinen Mann zu finden oder was. Mhm. Dann fliegst du da rum und suchst nach Clues, was da passiert sein könnte. Mhm. Und das ist schon normal aufwendig für Spiele, aber es ist halt mechanisch nicht schwierig. Ne? Also mechanisch gibt es das alles schon her. Ja. Ob du da jetzt in Kommunikationssatellit reinfliegst und durch die Röhren gehst und hingehst, um dann roten Button zu drücken, damit das Ding wieder neu bootet und anfängt Kommunikation zu schmeißen. das kann ja alles möglich sein. Ne? Also die Mechanik ist immer die gleiche. Und die funktioniert schon. Und das Fliegen innerhalb von so einem Sonnensystem im Grunde genommen, das funktioniert auch schon. Man unterscheidet da 3 verschiedene Geschwindigkeiten, wenn man so will. Das Fliegen direkt vor Ort, so in, was in Metern pro Sekunde gemessen wird. Mhm. Die meisten fliegen dann so irgendwas um 200 rum. Mhm. Dann gibt es eine Art, das ein bisschen zu beschleunigen, ist aber immer noch, dann weiß ich nicht, 500, 600 bis 1000 oder so, das ist alles noch im normalen Rahmen. Die nächste größere Geschwindigkeitssprung ist der sogenannte Quantum Jump. Das heißt von Sektor zu Sektor? Das ist innerhalb vom System, also von Point of Interest zu Point of Interest. Mhm. Kriegst du dann in deinem User Interface angezeigt, so. Ist so Hyperdrive bei, mit Star Trek, Star Wars, irgendwie, also Millennium Falcon macht irgendwie Hyperdrive und dann bist du von A nach B. Bei Millennium Falcon oder Star Trek gab es halt diesen Zwischenschritt nicht. Bei denen, der Warp-Antrieb oder auch der Sprung von Star Wars, das ist dann eigentlich der nächste, der wirklich lange Distanzen überblickt. Okay. Dieses Quantum Jumpen, das verwendest du, das ist auch nicht wirklich ein Sprung, sondern das ist nur sehr schnelle Beschleunigung. Okay. Bis auf, ich glaube, 0,2 Lichtgeschwindigkeit, mhm. 0,2 C soll man wohl fliegen können. Und das ist, wenn du meinetwegen von Mond, vom Erdmond zum Mars fliegen willst. Okay. So, die Größenordnung oder halt innerhalb von einem Sonnensystem. Da muss man auch ein bisschen sehen, weil da gibt es auch echt große Systeme. In Betelgeuse kannst du mit sowas nicht viel machen. Mhm. Das haben wir alles von Elite Dangerous gelernt. Ja. Da gibt es Systeme, da kannst du auch mit 2000er Lichtgeschwindigkeit nicht von Anfang bis zum Ende fliegen, dann wirst du auch alt. Irgendwas müssen sie noch ausdenken. Aber dieses System vom Quantum Jumping, das gibt's schon. Also du fliegst dann da und dann hast du irgendwie in deinem User Interface, kannst du sehen, okay, da ist Communications Array Alpha, Beta, Mondstation, bla bla bla. Und dann fixierst du sie an, sagst springen und dann gibt es auch einen ziemlich schönen Effekt. Dann beschleunigst du und beschleunigst sehr schnell und sehr stark. Alles schiebt dich so ein bisschen in die Optik und dann kommst du halt langsam wieder an. Aber das ist halt alles Streaming in der gleichen Sache. Da wird nichts nachgeladen. Mhm. Die haben ja deswegen die CryEngine auf 64-Bit aufgebohrt, damit sie das eben machen können, so große Adressen zu verwalten. Und das funktioniert. So. Und viel mehr werden sie für Squadron 42 nicht brauchen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es da eine Mission gibt, die sagt, du bist jetzt hier in Stanton-System und du musst nach Lucius, keine Ahnung, sieh mal hin, wie du hinkommst. Kann ich mir echt nicht vorstellen. Was wären das, wenn du gerade diese zwei Systeme ansprichst, was wären das in diesem Quantenjump? Wie lange würdest du dann in Realzeit brauchen oder wie oft müsstest du Quantenjumpen, um da dahin zu gehen? Ist es irgendwie, du hoppelst da dreimal und bist da oder ist es irgendwie so? Also die Karte, die kann man mittlerweile auf der Star Citizen Seite sehen. Die ist fertig. Das ist die Universal Map. Wahrscheinlich werden sie die auch auffüllen irgendwann. Aber im Moment sind es, glaube ich, 60 oder 64 Sternsysteme und die sind verbunden. Also für diesen Sprung zwischen den Systemen benutzt man irgendwie irgendwelche Wurmlochartige Technologie. Ja. Also es gibt dann halt so Tunnels, die verbinden quasi. Ja. Und die gibt es in verschiedenen Größen. Es gibt kleine, mittlere und große. Mhm. Und je nachdem, wie viel Masse und wie groß dein Schiff ist, darfst du vielleicht durch einen kleinen nicht durchfliegen. Oder es wird schwieriger. Da sind sie ja nicht ganz einig, wie das funktionieren soll. Mhm. Aber es gibt halt, je kleiner du bist, kannst du halt alle Tunnels verwenden. Kann gut sein, dass du eine bessere Route findest von System A nach System B, wenn du ein kleines Schiff bist, weil du die kleinen Tunnels verwenden kannst, dass wenn du großer bist und dann einmal quer um Puddingraum fahren musst. Okay. Ja, ich glaube, mir ist sowas wie 64 Systeme soll es geben. Weiß ich nicht, aber die Karte ist da, kann man sehen. Man kann auch alle Tunnels, also alle Sprungtore sehen. Und die sind auch mit Leben gefüllt. Kann sehen, ob da wie viele Planeten dann sind und was das Lore dafür ist. Das haben sie schon seit einer ganzen Weile mit Leben befüllt. Und wie groß ist Durchschnitt so ein System, also so ein Universum? Also du sagst, es gibt 64 Universen. 64 Sternensysteme. Sternensysteme, Entschuldigung. Dann wie groß ist irgendwo im Durchschnitt ein Sternensystem? Also wie viel von diesen, also wie lange bräuchte ich jetzt, wenn ich mit meiner normalen Geschwindigkeit durch so ein Sternensystem reisen würde und mit diesem Quantenjump, wie lange bräuchte ich denn da so, was sind da so die Größenordnung? Also mit normaler Geschwindigkeit, wir reden hier von diesen Metersekunde. Genau, Dogfight-Geschwindigkeit. Ja, genau. Das kannst du vergessen, Also könntest du wahrscheinlich machen, aber dann musst du ein Jahr in Urlaub fahren oder so. Das sind wirklich Distanzen. Achso, das heißt, du also ein Jahr Echtzeit müsstest du investieren und durch so ein System. Naja, also weißt du selber, 200 Meter pro Sekunde ist wirklich sehr langsam. Ja, ist nicht viel. Wenn du von hier zum Mars mit 200 Meter pro Sekunde, dann kannst du vergessen den Fall, würde ich sagen. Das ist willst du nicht machen. Nee. Also es gibt ja noch diesen Zwischenschritt, wo du in knapp 1000 fliegst, aber das ist ja immer noch nichts bei den Distanzen, um die es da geht. Da musst du schon Quantum jumpen und diese 0,2-fache Lichtgeschwindigkeit, also wenn sie das, wenn sie normale oder die weltbekannten Sternsysteme verwenden, dann wird das auch haarig so. Kann schon mal sein, dass man dann eine Stunde unterwegs ist, wenn man vom einen Ende zum anderen fahren will. Okay. Deswegen entweder, also wir sind ja in der guten Situation, dass sie da, ich glaube, nur 2 oder 3 Systeme gebaut haben, die bekannt sind. Mhm. Unter anderem Sol-System, ne? Das muss natürlich drin sein. Ja. Aber auch da, also wenn da jemand Spaß hat, nach Uranus zu fliegen und bei Terra anfängt, dann ist er sicherlich eine sehr lange Weile unterwegs. Und 0,2-fache Lichtgeschwindigkeit ist nicht doll. Mhm. Aber wahrscheinlich werden sie da irgendwie tricksen. Mhm. Was anders kann ich es mir nicht vorstellen. Also das, bei Elite Dangerous hat man das gesehen, das macht einfach keinen Spaß. Mhm. Es gibt da eine klassische Station, wo jeder mal drauf reingefallen ist, weil er eine Mission annimmt, die einen dahin führt. Ja. Und von dem System oder von dem Punkt, wo du in das System geworfen wirst, von Sternsystem zu Sternsystemsprung bis zur Station, ist man 1,5 Stunden unterwegs. Okay. Das ist frustrierend, weil halt meistens nichts passiert in 1,5 Stunden. Okay. Du steckst halt irgendwie deinen Kurs ein und drückst den Autopilot und gehst erstmal Mittagessen. Ja, also eigentlich, wenn man Autopilot einstellt, würde es länger dauern. Ach so. Okay. Also Autopilot geht immer in die optimale Geschwindigkeit. Okay. Und es ist ja so, du brauchst halt genauso lange zum Stoppen, wie du zum Beschleunigen brauchst. Ne? Ja. Das ist ja normal. Und wenn du das halt, wenn du den Autopilot das machen lässt, dann macht es halt auch genauso. Mhm. Beschleunigt langsam auf seine gute Geschwindigkeit und dann kommt er wieder langsam runter. Und schlauer ist es, wenn du Vollgas gibst, ja, und schon einkalkulierst, dass du über das Ziel hinten ausschießt. Okay. Und dann quasi in der Spirale zurückfliegst zum Schluss mehr sind. Platz machst du. Okay, okay. Ist netto, kommt man netto mit weniger Zeit bei rum. Mhm. Ja. Ja, solche Sachen lernt man dann, wenn man 1,5 Stunden unterwegs ist. Ist okay. Das passiert dir genau einmal, dann merkst du dir, wie es geht. Und diese Sprungpunkte, also ich sag mal, diese wurmlochartigen Geschichten, das ist bestimmt da, wo auch davor und dahinter relativ immer viel Aktivität ist. Wahrscheinlich, ja. Also ich wäre ja, also wenn ich jetzt mal im Star Citizen unterwegs wäre, würde ich mir so die dickste Fregatte holen, die es gibt, und würde quasi die Weltraumtankstelle bilden und eine Zollstation. Das heißt, du musst bei mir tanken und was essen, dein Schiff reparieren und noch eine Gebühr entrichten für Transit, und ansonsten schieße ich dich mit meinen Riesenkanonen nahe über den Haufen. Ja, es wird Legality-Stati geben. Das heißt? Sagen wir mal, dein Schutzgeld, Tankstellen, Dienstleistungsgewerbe, ja, wirst du im Sol-System nicht machen können, weil das halt, das ist innerhalb von sehr stark bewohntem Raum. Okay. Da wird die Polizei kommen, hier UEE, das ist so Polizei, Pseudo-Militär, Kombi, und würde dir sagen, dass du das nicht machen darfst, man darf Leute nicht berauben, das ist verboten. Aber es wird halt auch, sagen wir mal, so Abstufungen geben, wo man, wenn es ein bisschen in der Peripherie liegt, wo halt dann das Militär nicht so oft patrouilliert oder vielleicht auch länger braucht, um da hinkommt. Und es wird Gegenden geben, wo die halt gar nicht hinkommen, wo die sagen, da fahren wir nicht hin. Ja. Eben außerirdische Systeme zum Beispiel irgendwie. Die großen, die Bösen, wenn man so will, das sind die Vandul. Ja. Und ich bin ziemlich sicher, dass man da machen kann, was man will. Natürlich kommen da auch andere Leute vorbei. Ne? Wenn du die ausrauben willst, musst du halt auch eine große Pistole bei haben. Ja. Und es gibt ja diese dokumentierten Wurmlöcher, aber du hast auch vorhin erwähnt, dass es auch diese undokumentierten Wurmlöcher gibt. Da ist natürlich noch viel, viel interessanter, wenn du dann sagen kannst, ey, ich habe hier so ein Wurmloch gefunden und daran bin ich halt jetzt irgendwie der Torwächter. Das auf der einen Seite. Also wenn man sich die Karte ansieht, die ist auch schön gemacht, kann man irgendwie quasi auch reinfliegen und aus seiner Sicht durch so ein Wurmloch springen und so. Das ist sehr aufwendig gemacht, die Karte, sehr, sehr schön. Aber das ist halt die Standardkarte. Und die haben immer gesagt, dass das lange nicht alles ist. Und wahrscheinlich werden sie auch Neuigkeiten, neue Sachen dann reinfeeden über Zeit. Aber Exploration und Science sollen zwei valide Methoden sein, seine Zeit da zu verbringen. Mhm. Und Exploration wäre ja irgendwie rumfliegen, gucken, ob ich nicht Anomalien finde, was vielleicht ein neues Wurmloch sein könnte. Genau. Und Science wäre hinterher, das Wurmloch zu untersuchen. Wo geht das hin? Ist das stabil? Bleibt das hier? Genau. Bewegt sich das vielleicht? Ja, 1000 Sauereien denkbar. Genau. Und ja, diese Informationen kann man oder soll man, soweit die Konzepte, entweder verkaufen können, direkt am offenen Markt. Also das heißt, du hast da die Koordinate gefunden und würdest die Koordinate einfach dann für Geld verkaufen. Macht ja Sinn, wenn das irgendwie ein großes Wurmloch ist, was es vorher nicht gab und was einem Cargo-Menschen fünf Sprünge spart, ja, dann wird er sehr gern bereit sein, da die Geld für zu geben, mhm, so, wenn er das benutzen darf. Oder wenn du ihm das zeigst, wahrscheinlich ist es dann eher so eine Einmal-Fee, wo du sagst, hier, das sind die Koordinaten, kannst du hinfahren. Gibt dafür so und so viel Kohle her. Das wird es halt einmal Spieler zu Spieler geben sollen. Mhm. Und das soll es aber auch als übergeordnete Instanz geben. So, mhm. Wenn du irgendwie keine Lust hast, da Leute hinterher zu laufen, dann kannst du es halt auch dem TomTom, was auch immer, verkaufen. So, und okay, freuen die sich darüber. Und das würde ja auch für mich heißen, ich bin ja da in diesem, in so einem Spiel wäre ich ja direkt ein Rebell und würde sie alle eher nur verarschen wollen, würde einfach Koordinaten zu Sprunglöchern verkaufen, wo ich sage, die gibt's gar nicht mehr und würde sagen, ey, sorry, als ich noch da war, war das Wurmloch noch da, also wenn du mit deiner Gurke da zu spät da ankommst, dann sorry. Wenn du das überzeugend rüberbringen kannst, also, würde das vielleicht gelingen. Genau. Das ist halt nicht alles, das Wurmloch, was du suchst. Ist halt alles persistent, ne? Ja. Man darf dann, muss halt vielleicht eine Weile laufen können. Ja, das stimmt. Okay. Also das ist noch nicht ganz klar allgemein, wie das Konsequenzen sind von deinem Handeln. Die sagen sehr deutlich, dass es die geben soll. Mhm. Also Griefing soll möglich sein, aber es soll halt auch einen Effekt haben. Mhm. Inwiefern das sein soll, weiß man nicht so genau. Im Gespräch war jetzt irgendwie Gefängnisse, aus denen du dann selber ausbrechen musst, oder wenn du Kumpels hast, die dich dann da selber ausbrechen, wenn du deine Zeit nicht absitzen willst. Ja. Aber es ist halt nicht so, ich weiß nicht, ob du EVE Online mal gespielt hast. Nee, mach ich nicht. Da ist, sagen wir mal, die meisten Sachen wo Spieler Corporations und wo so Leute sich rumtreiben, ist Raum, der nicht gesetzt, wo keine Gesetzeshüter kommen. Ja. Und da geht halt alles so, da spielt sich ja dann auch der Punk ab. Also ich stelle mir vor, zum Beispiel, dass eine gute Clan-Aufgabe wäre, also ein Zusammenschluss von vielen Spielen, ist halt so Wurmlochwächter zu sein und halt die Tankstelle zu betreiben und dafür zu sorgen, dass jeder auch dann seinen Wegzoll bezahlt. Gell? Das kann man ja, relativ gut. Das war in EVE Online immer so und das ist der langweiligste Job der Welt. Glaube ich, das ist halt Bunkern, gell? Bunkern macht halt keiner gerne. Wormhole Camping. Bei denen war es ja erst Jumpgate Camping. Okay. Und ja, natürlich, das ist eine valide Methode. Im Moment gibt es noch nicht wirklich Technik, um einen festzuhalten. Es gibt keinen Traktorstrahl oder sowas. Derzeit noch nicht, aber muss es geben, weil es gibt Schiffe, die direkt als Interceptor klassifiziert sind. Mhm. Und Intercepten macht ja nur Sinn, wenn du also nicht nur hinkommst, einen erwischt, sondern den irgendwie festhalten kannst. Genau, oder abschleppen oder wie auch immer. Sonst ist Intercepten nicht viel. Mhm. Also es wird schon gehen und muss es ja auch gehen, ansonsten funktioniert der ganze Piraterie-Zweig nicht. Wie muss ja irgendwie einen fangen können und disablen, damit du seine Sachen nimmst. So. Genau. Wenn das nicht geht, musst du alle kaputt schießen. Dann ist halt auch alles, was er dabei hat, kaputt. Mhm. Also irgendwie müssen wir ja da eine Idee noch finden. Aber das glaube ich auch, das wird gehen. Es gibt mittlerweile, es gibt schon eine ganze Weile eigentlich gibt es zwei Hauptwaffentypen, Energiewaffen und ballistische Waffen. Mhm. Und Missiles, okay, aber das ist ja ein ganz anderes Kaliber. Und die ballistische Waffen haben den Vorteil, dass sie durch Schilde durchgehen ein Stück weit, also immer ein bisschen Schaden produzieren, selbst wenn du noch volle Schilde hast, so ein bisschen blutet das so durch. Mhm. Und die Energiewaffen sind halt gut, um Schilde runterzukriegen, aber sind halt, wenn Hülle da ist und Metall da ist, dann machen die nicht mehr so viel. Ja. So ein klassisches Thema, haben ganz viel. Aber es gibt halt auch Sucker Punch, heißen die. Mhm. Die machen sehr, sehr viel Energieschaden. Aber kein Schaden, so, sondern also eher nur so Ionenkanone aus dem Bereich von Star Wars. Genau, die sorgen halt dafür, dass, wenn du dann einen triffst, dass deine Systeme ausfallen. Mhm. Dass er irgendwie vielleicht seinen Antrieb verliert und den neu booten muss. Mhm. Und es gibt eine ganze Schiffsklasse, die darauf spezialisiert ist, oder wo es eine Variante gibt, die darauf spezialisiert ist. Das ist der Avenger aus der Avenger-Klasse, der Warlock, glaube ich, heißt der. Der hat die Avenger-Klasse allgemein, ist so ein altes Polizeiboot, wo hinten ursprünglich mal Holding Cells für Verbrecherinnen waren. Was es aber auch gibt als Cargo-Variante, dass du da was leiden kannst. Und diese Warlock-Variante hat hinten halt einen EMP-Generator. Okay. Und die Idee ist, dass du dann dahin fliegst, den auslöst, es dauert 10 Sekunden, bis der auslöst, und dann fährt halt alles runter. Mhm. Inklusive des eigenen Schiffes auch. Ach so, okay. Ja. Das ist ziemlich lustig und noch ziemlich fair. Alles geht dann, fährt runter, muss neu laden. Und bevor das passiert, ist halt die Idee, dass du da reingehst und dann das Schiff boardest und liberierst. Okay. Search and Rescue. Genau. Die Piraten dann da entfernst. Okay, verstehe. Und humanistische Hilfe leisten. Na, selbstverständlich. Was sonst? Ja. Also dieses alte Policeboot ist sozusagen, um in der Echtwelt zu sprechen, zu der VW Caddy. Die gibt es als Transporter, aber auch als Personentransporter. Genau. Okay. Wenn du sagtest, mit dem EMP Rifle, wenn du drauf schießt, dass du dann beide Schiffe disablest, kannst du deine Schiffe, die du selbst nicht steuerst, auch fernsteuern? Also gibt es so ein, quasi so eine Art Assistenzmodus oder ein Autopilot? Also ich mache jetzt mal ein Beispiel. Du hast jetzt ein Schiff und noch ein Schiff, weil du gerade noch eins gekauft hast. Willst beides irgendwo überführen? Das heißt, das kannst du ja mit einem Player nicht machen, sondern eigentlich bräuchtest du einen zweiten. Kannst du ein zweites Schiff irgendwie fernsteuern? Die Idee, die propagiert wurde, war, dass du immer NPCs anheuern kannst für alle möglichen Aufgaben. Und natürlich dann das Erste, was Leute sagen, ist ja super, dann kann ich hier mein Cargo-Ship fahren und ich habe ja noch 7 Fighter. Wie kriegen denn für mich Eskorte? Ja, genau. Da wurde dann so ein bisschen zurückgerudert und so, ja, schon, aber vielleicht nicht so in der Größenordnung, weil natürlich, wo hörst du dann auf? Also die billigsten Schiffe da kosten 20 Euro, also werden dann für Ingame wahrscheinlich für wenige Stunden Arbeit zu bekommen sein. Ja. Und wenn ich dann rumfliege mit 100 NPCs, die ja so Wegschmeißschiffe haben. Ja, genau, so dann der Armada. Das kann ja nicht funktionieren. Ja. Also das ist dann das Balancing einfach im Eimer, so. Das können die so nicht machen wollen. Wie sie das Problem beheben, ist noch nicht ganz klar. Vermutlich wirst du eine gewisse Anzahl von NPCs haben können. Mhm. Und vermutlich wird die klein sein, die Anzahl, würde ich sagen. Man muss halt auf der anderen Seite noch sehen, es gibt viele Leute, die sich jetzt relativ große und komplexe Schiffe, Multicrew-Schiffe gekauft haben, weil von Anfang an versprochen wurde oder zugesagt wurde, dass es möglich ist, die allein zu fahren. Mit der Hilfe von NPCs. Das heißt, du brauchst also eine bestimmte Anzahl schon an NPCs, um so ein Schiff theoretisch betreiben zu können. Genau. Also bei den Großen auf jeden Fall. Die Starfire, von der ich erzählt habe, die 100 Meter lange mit drei Decks, also drei Etagen, die hat zwei Turrets hinten, ein Turrets in der Mitte. Dann hat sie im Cockpit 5 Plätze, wo Leute sitzen können. Also das sind einfach echt viele Leute. Aber brauchst du in dem Schiff auch alle 5 Plätze im Cockpit? Also müssen die alle Funktionen übernehmen, die du selbst nicht übernehmen könntest? Soweit traut sich auch noch keiner aus dem Fenster. Man soll das alles selber übernehmen können. Aber es ist natürlich auch ein bisschen die Frage, wie viel kannst du denn tatsächlich machen? Lass mich ein anderes Beispiel dafür geben. Ein anderes sehr großes Schiff ist die RSI Orion. Mhm. Das soll ein Mining-Schiff sein. Mhm. Und das Ding ist ähnlich groß, mit ähnlich vielen Plätzen wird das belegt sein. Das ist noch nicht fertig. Bisher gibt es nur einen Prototypen davon, der schon gut aussieht, aber man weiß, wie es irgendwie sein soll. Und die Idee ist, dass es einen Piloten geben muss, der das Ding fliegt, der dann halt quasi so auf den Asteroiden zufliegt und aufpasst, wo er lang steuert. Mhm. Dann gibt es irgendjemand, der die Asteroiden, die da sind, kartografiert und sagt, okay, hier könnte das und das drin sein, das könnte das und das drin sein. Dann gibt es jemand anders, der mit diesen Rohdaten sagen kann, okay, bei den Sachen, die da drin sind, ist es wahrscheinlich, dass wir so und so Prozente dafür rausholen können und die Bohrköpfe nehmen müssen. Dann gibt es irgendjemand, der den eigentlichen Drilling, den Bohrvorgang machen muss und sagen, okay, jetzt ein bisschen langsamer, mehr Saft, wollen nicht, dass da irgendwie der ganze Asteroid kollabiert. Mhm. Dann gibt es irgendjemand, der die Trümmer einsammeln muss. Ja. Und irgendjemand, der die Maschine bedient, die aus den Trümmern halt das eigentliche Ohr extrahiert. Mhm. Und schlimmstenfalls irgendjemand, der dann das auch noch irgendwo stapelt. So, theoretisch kann das jeder, kann das einer machen. Aber der ist dann halt sukzessive mit allen Stationen beschäftigt. Mhm. Ist natürlich besser, wenn man das die ganze Zeit parallel machen kann. Klar. Und man soll halt auch dieses Monster alleine fliegen können. Das heißt, irgendwie zu einem gewissen Grad müssen NPCs das übernehmen können. Aber auch da ist sehr klar gesagt, dass sie nicht wollen, dass NPCs auch nur ansatzweise so gut sind wie ein Spieler. Also es soll sich immer lohnen, einen anderen Spieler einzuladen und den zu bezahlen dafür. Mhm. Keine Ahnung, sagen, hier, fliegst du mit, kannst du meine Asteroiden kartografieren, kriegst du Geld für. Ja. Das soll immer eine gute Idee sein, eine bessere Idee sein, als NPCs dafür ranzuziehen. Mhm. Aber NPCs sollen es halt können, damit man halt auch allein spielen kann. Und jetzt gerade dieses Schiff beschrieben hast, das sind ja jetzt so 5 Positionen, die ich jetzt so mal grob mitgezählt habe. Das heißt, das wäre ja eigentlich schon ein Bereich, wo du mindestens 5 NPCs anheuern können müsstest. Bedeutet auch wiederum, wenn du jetzt bei dem Beispiel diesen Dreading oder bei diesem Minenschiff, das würde ja im Prinzip reichen, um ein Cargo-Schiff zu fliegen und also das Cargo-Schiff zum Beispiel von einem NPC fliegen zu lassen, weil es eine relativ einfache Aufgabe ist, irgendwie ein Transportschiff von A nach B zu fliegen. 4 NPCs als mit Wegwerfschiffen als Kanonenfutter, wenn du angegriffen wirst, und du selbst bist halt der Held dazwischen und schießt halt die ab, die halt dich angreifen, beziehungsweise deine NPCs angreifen. Wäre denkbar. Man weiß ja noch nicht, ob alle gleich zählen. Ne? Vielleicht ist es sind Piloten, wiegen viel schwerer in der, wie viel NPC-Power du anheuern kannst, und einer der Kästenstapel ist recht, kostet nur wenige NPC-Punkte sozusagen. Mhm. Das wäre sehr verschiedene Möglichkeiten, die so denkbar sind. Also auf jeden Fall glaube ich nicht, dass sie erlauben werden, dass du dir eine Horde NPCs hältst, die deine Wegwerfschiffe um dich rumfliegen und naja, das kann ich mir nicht so richtig vorstellen. Zum Stück weit schon, weil der Unterschied, einen NPC anzuheuern, der so ein Ding fliegt, oder sich eine Drohne zu kaufen, die das eh automatisch macht, ist ja spieltechnisch nicht groß. Also irgendwie, zum gewissen Grad wird das sicherlich gehen, aber ich würde bezweifeln, dass du da eine ganze Station mobilisieren kannst. Weil oder dass du eine Idris mit, ich glaube, eine Idris hat 24 oder 25 Stationen. Mhm. Und die Javelin, was das größte Schiff ist, was ein Destroyer ist, der bisher angekündigt ist und der auch schon verkauft wurde. Das sind noch mehr, das sind glaube ich 50 Stationen oder so. Mhm. Also, dass du die alleine betreiben können wirst, ist sehr unwahrscheinlich. Okay. Bei der Javelin zum Beispiel, Iris ist das größte Schiff, was noch mit verschwindet. Also, wenn du irgendwo dockst oder wenn du ausloggst, dann verschwindet das nach einer Zeit. Mhm. Die Javelin ist, ab der Größenklasse bleiben die halt persistent. Mhm. Wenn du dann ausloggst und keiner ist da, jemand anders kommt. Kann ein Schiff einfach gehen. Oh, super. Genau, und dann ist weg. So. Das sind halt auch Schiffe, die soll man nicht alleine verwenden. Das sind ein riesen Bunker. Diese Javelin ist damals für $5,000 verkauft worden. Wow, okay. Das ist halt für Organisationen, die irgendwie quasi das wie eine Station betreiben wollen. Ist ja damit auch nicht getan. Also nur der Zerstörer. Den kannst du nicht alleine rumlaufen lassen. Nee, brauchst du Abfangjäger, brauchst du und so weiter. Ja. Und weil du gerade sagtest, auslocken und präsistent, das heißt, jetzt bleiben wir mit diesem Beispiel mit diesem Mining-Schiff, mit diesen 5 Plätzen, ist es eins, was persistent bleibt oder was sich mit auslockt? Das lockt sich mit aus. Das bedeutet auch, wenn du jetzt 5 NPCs angeheuert hast, würden die auch sich mit auslocken oder würden die dann... Genau, die würden mit auslocken. Viel schwieriger ist ja zu erklären, was passiert denn, wenn du PCs, also wenn du Spieler anheuerst, sagst, alles klar, ich muss jetzt hier gehen, ich lock mal aus. Ja. Wie kommen die von, weiß ich nicht, Asteroidengürtel, bla, zu irgendeiner Station, wo sie irgendwas machen können in der Zwischenzeit? Das wird ein bisschen schwieriger zu erklären, da bin ich ziemlich gespannt, was sich einfallen lassen, da wurde noch nicht drüber gesprochen. Das stimmt, ja. Genau. Weil im Grunde genommen, also wenn du nicht im andersrum, man will vermeiden, dass Combat-Logging passiert. Das ist so ein Begriff, den es bei EVE Online seit 2000 Pfannkuchen gibt. Was ist Combat-Logging? Du wirst angegriffen, siehst, das wird nichts. Lockst dich aus. Gewinnen, werde verlieren, lockst dich aus, Raumschiff verschwindet. Das funktioniert bei EVE Online schon lange nicht mehr, weil es natürlich super lahm, will man nicht. Das führt bei EVE Online dazu, dass sie, wenn du angegriffen wirst, kommst du in so einen Combat-State. Mhm. Und der refresht sich immer, solange wie du weiter attackiert wirst. Das heißt, wenn du ausloggst, schön, bist weg, aber dein Schiff bleibt da stehen. Okay. So. Und das wird hier hundertprozentig genauso kopiert. Also das hat sich ja bewiesen. Hat Elite Dangerous auch nicht anders gemacht jetzt. Das wird so sein. Aber ich sag mal, auf einen auf einen Asteroiden schießen, das kann man ja aufhören. Ja, klar, genau. Also das wird von der Mechanik nicht abgedeckt. So, alles klar, wenn man auf ist hier, wunderbar, Timer ist vorbei, ich gehe dann mal. Mhm. Was passiert mit denen, die eigentlich weiterspielen wollen? Bin ich mal gespannt. Beamen und so soll es nicht geben, Teleportation und so soll es alles nicht geben. Aber heißt ja auch auf so einem Multicrew-Schiff, was ja persistent ist, das ist ja kein Problem, weil du bist jetzt irgendwie der Captain und lockst dich aus und dann sagst du hier, dein Echtspieler, Second Officer, genau. Bitte mal. Mach mal weiter. Genau. Data übernehmen Sie, gell? Oder Riker übernehmen Sie. Genau. Und okay, aber natürlich bei den kleineren Schiffen wird das natürlich schwierig, gell? Auch wenn du klar einen NPC angeheuert hast, der hat irgendwie kein eigenes Schiff hatte und sagte, komm, ich nehme dich mal auf meine Reise mit und du bedienst mal den Gun-Turret und lockst dich irgendwie aus und dann, was ist dann? Bist du irgendwo mitten an der Station und dann kannst du dann vielleicht dich nur an der Station auslocken, dass der Typ dann in die Station reingehen kann? Kannst du dich dann im freien Flug auslocken oder? Alles Fragen, die noch nicht geklärt sind, so. Und das 7 Monate vor. Ah, nee. Also bei Squadron 42 gibt es ja genau diese Punkte nicht. Ah, das ist völlig entspannt. Okay, das stimmt, ja. Da hast du die Problematik nicht. Persistent Universe wird erst später kommen. Mhm. Verstehe. Okay. Persistent Universe, große und kleine Schiffe. Interessant ist, finde ich, überhaupt die Unterscheidung mit großen und kleinen Schiffen. Weil ich bin jetzt mal wieder der Lord Evil und habe meine Weltraumtankstelle vor so einem Wurmloch. Und da hast du, wie du gesagt hast, mit diesen großen Fregatten hast du vielleicht dann so 50 Andockplätze. Das bedeutet ja, wenn du spielst und da jetzt angedockt hast, ist ja alles schick, dann hast du den 50. Platz noch erbeutet. Lockst du dich aus, ist ja wieder ein Platz frei und ich könnte wieder den nächsten mit aufnehmen. Was passiert aber, wenn du jetzt bei mir angedockt hast und lockst dich wieder ein, startest wieder genau da, wo du aufgehört hast, sprich an meiner Fregatte, und der 50. Platz, den du vorher warst, ist jetzt von jemand anders belegt? Ich bin nicht sicher, ob das so funktioniert. Weil, also wenn du irgendwo gedockt bist, quasi verbunden mit irgendwas anderem, glaube ich, dass du den, also würde ich vermuten, dass du den Persistenzstatus vom Elternteil übernimmst. Mhm. Im Moment ist es ja auch so, wenn du in diesem Baby-PU, was man jetzt spielen kann, kannst du hingehen und sagen, ich hätte gerne ein Avenger-Schlachtschiff und dann sagen die, alles klar, hier gehst du zum Landing-Pad Nummer 5, da kommt das dann. Mhm. Und dann, im Moment wurde das noch so reingebeamt, eigentlich so, als wären sie wahrscheinlich so irgendwie landen von irgendwo oder dann, also, keine Ahnung, wie sie es machen wollen, so. Aber nehmen wir mal an, du machst das und lockst aus, dann bleibt das Ding stehen. Im Moment ist das so, dass das noch so stehen bleibt. Mhm. Ich habe schon, also nicht nur ich, alle anderen auch, sehr viele Schiffe geklaut. Mhm. Sie sind ja nichts wert. Ja. Weil die halt rumgestanden haben, so, weil der Typ, der gerade gecrashed war, seinen Client neu starten muss oder was, und da liegt jetzt sein Schiff, alles klar, wollte ich schon immer mal fliegen, steige ich eigentlich los. Ist natürlich noch nicht so gewollt, die sind. Das sind technische Limitationen. Die wollen schon auch ein Diebstahlsystem haben und sollen nicht einfach einsteigen können und wegfliegen so. Mhm. Aber auf der anderen Seite, irgendwie muss es gehen, weil irgendwie musst du auch was klauen können. Genau, ich würde gerade sagen, also ich bin ja Weltraumrebell, ich würde mir alles zusammen klauen, was so nicht und nagelfest ist. Ja, musst du aufpassen. Also Tod ist echt eine Konsequenz in dem Spiel. Mhm. Die sagen, es gibt so wie ein Katzensystem, du hast irgendwie mehrere Leben, aber du weißt nicht wie viel und es kommt ein bisschen darauf an, wie schlimm deine Verletzungen sind oder wie schlimm du stirbst. Aber das Ableben wird eine Rolle spielen. Also wenn du einfach einen Kopftreffer irgendwo kassierst, dann bist du halt tot und dann kannst du einen neuen Charakter machen und dem quasi als Erbe dein Zeug übergeben. Mhm. Wird wahrscheinlich eine gewisse Erbschaftssteuer fällig, um das irgendwie so. Ne? Und es ist halt auch dann Aufwand, ne? Du musst irgendwie alles in Kram zusammensammeln, musst, den Hangar neu bauen und da, also sterben soll nicht schlimm sein, also nicht game-breaking, aber es soll dich schon nerven. Okay. Du sollst nicht sterben wollen. Das ist gut. Das finde ich eine gute Prämisse. Das heißt also auch da, das Schiff gehört ja auch mit zu deinem Inventar oder deine Schiffe. Vielleicht hast du mal mehrere oder hast mehrere. Was ist genau auch bei den persistenten Sachen? Also ich spinne jetzt mal, es gibt halt irgendwo eine Raumstation. was passiert, wenn diese Raumstation jetzt von anderen angegriffen wird und wird zerstört. Weißt du, auch dein Schiff, was da fest angedockt wurde, du startest quasi wieder dein letztes Safe-Game, solltest eigentlich in dieser Station sein, wo du dein Schiff gedockt hast, die Station ist kaputt, dein Schiff ist kaputt. Wo derzeit soll es noch keine Möglichkeit geben, Station kaputt zu machen. Aber ist natürlich, die Frage ist ja berechtigt. Beziehungsweise, nee, ist sie nicht berechtigt. Also Stationen sollst du noch nicht kaputt machen können. Also, es soll keine Schiffe geben, die stark genug sind, Stationen so komplett zu zerstören. Okay. Und wenn du mit einem Schiff, meinetwegen auf irgendeinem Asteroiden landest und da ausloggst, dann ist dein Schiff halt irgendwann weg. So. Also es lockt ja mit dir zusammen aus. Kann nicht passieren, dass er. Also kann natürlich doch passieren, wenn du unter Feuer stehst und ausloggst, bist du auch weg. Und wenn du wiederkommst, kommst du halt in einen. Entweder kommst du in einen leeren Raum, kannst einfach an dem Asteroiden stehen und hoffen, dass jemand vorbeikommt. Oder ist es konsequent und es bringt dich damit um? Das ist eine Frage. Bietet sich ja schon fast an für in-game ein Flight-Sharing-System, so ja. Uber für das Star Citizen. Das hat sich ad hoc selbst gebildet in diesem. Ich habe erzählt, dass eine von den Missionen ist, dass du eine Piratenwelle wegschlägst und dann EVA raus aus deinem Raumschiff in diesen Kommunikationssatelliten auf den Knopf drückst und wiederkommst. Ja. Und natürlich kommen irgendwelche Spaßkörper vorbei, die dann das leere Schiff kaputt schießen. Okay. Und dann stehst du da, kommst raus, ein paar Trümmer übrig, einer lacht noch so und denkst so, okay, super, warte ich mal. Ja, dann machst du die Mitflugzentrale, rufst genau. an. Ja, das ist tatsächlich so, sagst hier, ich bin Linksstation Gamma, könnte mich jemand mitnehmen? Genau. Und dann kommt jemand, macht die Tür auf, steckst du ein und bringt dich zur Station zurück. Erst mal ein Ticket lösen. Na, im Moment gibt es ja noch kein Geld dabei oder keine Serie. Aber Equipment zum Beispiel. Ich kann ja sagen, ich nicht mit, aber du musst mir dann deinen, keine Ahnung, was geben. Genau. Aber auch da gibt es noch nicht so furchtbar viel. Ne? Also alle, die da spawnen, haben eh das gleiche im Moment. Also die haben zwar irgendwie eine unterschiedliche, es gibt drei verschiedene Arten von Rüstungen, aber die kannst du halt einfach so haben. Ne? Das ist nichts wert alles. Das heißt auch die beste, also wenn du jetzt eine der drei Rüstungen, das heißt auch wenn du zu den drei Rüstungen die beste hast, könntest du die jetzt nicht verkaufen an jemanden, der spawnt und hat eine schlechte Rüstung. Die drei Rüstungen unterscheiden sich nur in der, seien es eine leichte, eine medium und eine schwere. Du kannst dir aussuchen, welche du haben willst. Mhm. Und die Effekte davon sind im Moment auch noch nicht so berauschend. Die Idee ist irgendwann mal, dass du mit der leichten Rüstung wird die Rüstung sein, die du anziehen musst, wenn du in einem Piloten sitzt oder in einen Turret dich quetschen willst. So, und mehr geht da nicht. Die Medium-Rüstung soll halt ein bisschen mehr abkönnen, so, aber sollst du noch normal schnell laufen können zum Beispiel. Und die schwere Rüstung soll halt deutlich stabiler sein. Solltest du auch schwere Waffen dann tragen können, die du dann irgendwie an Gyros aufhängst. Mhm. Aber dafür bist du halt langsamer und kannst nicht rennen und dein Stamina wird schneller leer und so. Die ganzen Mechaniken sind nicht drin. Mhm. Also, oder sind drin, aber werden noch nicht angezeigt, weil die nicht richtig viel Hexenwerk ist ja dabei nicht. Ich nehme an, dass das alles CryEngine Basics sind, die sie einfach nur anschalten, ja, machen wir jetzt auch. Aber das ist alles noch nicht drin. Also nicht in dem, was wir spielen. Ich hatte mir schon gesehen als Hackbeats Secondhand-Rüstungshändler. Na, was gehen würde, ist, es gibt zwei verschiedene Waffensysteme, die in einer alten Station rumliegen, die man sonst nirgendwo kriegt, nur da. Mhm. Und das könntest du machen. Da könntest du hingehen, die einsammeln und ist halt die Frage, gegen was verkaufst du die? Wenn es nichts gibt. Naja, relativ einfach. Wenn es nichts gibt, also wenn es kein Ingame-Geld gibt, würde ich ihn verkaufen zum Beispiel für Sklavenarbeit. Du bist jetzt irgendwie, ich gebe jetzt die Kanone und du musst jetzt irgendwie 2 Tage mir assistieren. Mhm. Wie zum Beispiel, du musst jetzt, keine Ahnung, wenn ich meine Fregatte durch die Gegend fliege, bist du halt Eskorte. Wenn du es nicht tust, dann kriegst du halt irgendwie deine Rüstung nicht oder musst als erstes deine Dienste ableisten, dann kriegst du die Waffe oder die Rüstung oder wie auch immer. Ja, ist denkbar, ich glaube aber im Moment wirst du da schlechte Karten haben, da holen die Leute sich die Rüstung lieber selber. Ich überlege gerade, wie ich zu diesem Star Citizen-System irgendwie reinkomme als Rebelle und du verbaust mir das eine meiner Chancen. Na, ey, ist echt noch lange nicht fertig. Also die Ideen, die du hast, die werden natürlich funktionieren. Mhm. So. Da zum Schluss wird es ja auch noch viel mehr Nicht-Kampf-Aktivitäten geben, so ein bisschen Das neue Black Desert Online Rollenspiel ist ein ähnliches System. Da gibt es viel, viel mehr Sachen außerhalb vom Kampf als nur Kampf. Also kann man Karrieren machen, Geld verdienen, alles Mögliche, ohne ein Schwert anzufassen. Mhm. Und das soll bei Star Citizen genauso sein. Eben, es gibt Exploration ist jetzt schon klar, es gibt Mining, was klar ist, Science ist klar, mhm. Da gibt es hochspezialisierte Schiffe dafür, die darauf ausgelegt sein sollen und die dann irgendwie auch einen Sinn haben müssen. Morgen gibt es zum Beispiel ein Sale von einem neuen Schiff, ein neuen Konzeptschiff, was rauskommt, was ein kleineres Mining-Schiff sein soll, was klein genug sein soll, dass man es halt alleine bedienen kann. Mhm. Ja, sodass du halt einerseits kleinere Wurmlöcher verwenden kannst, andererseits auch tiefer in Asteroidengürtel eindringen kannst, als mit so einem riesen 100 Meter Dings, kommst du ja nicht tief rein. Muss ja Sorge haben, dass es auseinanderbricht, wenn hier die Asteroiden um die Ohren fliegen. Genau. Und morgen soll es ein kleineres geben. Und das macht ja nur Sinn, dass sie die verkaufen, also wenn sie ehrlich sind, wenn du hinterher auch was von hast. Mhm. Also wenn die Rolle eine Rolle spielt. Und das glaube ich schon. Die Starfire, von der wir die ganze Zeit gesprochen haben, ist übrigens das Refueling-Schiff. Mhm. Kannst du für deine Tankstelle, wo du eine brauchen. Ja. Das hat so ein System drin, dass du halt in die Atmosphäre von Gasgiganten fliegen kannst und da halt Rohstreibstoff quasi farmst und in deinem System refinerierst zu vernünftigem Sprit. Das heißt, die Raumschiffe brauchen eine Form von Sprit, also von Energie. Ja. Okay, ich hatte schon überlegt, ob die Antriebe überhaupt Energie brauchen. Ja. Das heißt, du kannst ja keinen so einen Warp-Can reinhängen und die ganze Zeit kriegst du halt hier unlimitierte Energie. Nein, nein. Du musst immer irgendwo an Sprit kommen. Also du brauchst den Sprit für die Sprünge, für diese Quantum-Jumps, für die Sprünge im System. Mhm. Die Sprünge von zwischen den Sternsystemen, diese Warp-Drive, diese Wurmlöcher. Da ist noch nicht bekannt, ob man Sprit für braucht. Weiß man nicht so genau, aber für den Quantum Drive brauchst du auf jeden Fall welche. Mhm. Und für dieses normal mit 200 Sachen durch die Gegend fliegen, da brauchst du keinen Sprit. Das ist ja witzlos. Klar, das ist witzlos. Das heißt aber nach wie vor in Star Citizen komme ich schon auf die nächste Idee. Das ist HPPS, Hackpits Patrol Service. N natürlich noch, HPPSN für Network. Wo ich dann den besten Sprit sozusagen in der Galaxis verkaufe. Mhm. Und was du dafür brauchen wirst, ist einerseits eine Starfarer, um den Sprit zu harvesten. Genau, ja. Und dann brauchst du ein Science-Schiff, um eine bessere Formel für besseren Sprit zu produzieren. Genau, für praktisch das 100 Oktan zu machen. Genau. Und natürlich ganz, ganz viele Service-Schiffe, um diese Schiffe zu beschützen. Ja, ist, glaube ich, eine legitime Idee. Und an meiner Tankstelle auch 2-3 Interceptor, um halt die nicht zahlwürdigen Kunden halt nochmal freundlich dazu zu animieren, doch vielleicht nochmal ganz kurz nochmal ihre Rechnung zu begleichen. Oder bei dir zu tanken. Natürlich. Ja. Da brauchst du mehr Energie in diesem Wurmloch. Du solltest vielleicht, genau, so letzte Tankstelle vor der Autobahn, ja? So nach dem Motto. Schönes Schiff haben sie da. Genau. Wäre doch schade. Genau. Wenn es nicht durchs Wurmloch kommt, weil ein bisschen Sprit fehlt. Ja, das soll alles funktionieren. Also die Möglichkeiten sind da schon groß. Ja, das ist ganz interessant, wie viele da so Sachen aus dem echten Leben auch als Ökosystem in so einem Spiel gebraucht werden. Ja? Ein anderes lustiges Ökosystem aus dem echten Leben. Drake Enterprise heißen die, glaube ich. Das ist die Firma, die relativ günstige Schiffe baut, eher so rugged und nicht so auf schick gemacht. Mhm. Eher industriell und sturdy und sagen wir mal, sind eher Piratenschiffe. Mhm. Okay. Billige Anschaffung, kann man mit Ducktape zusammenkleben und so. Ja. Das funktioniert ganz gut. Und eins von den, auch von den schon lange bekannteren Schiffen, ist jetzt weiter als sehr lange Weile gedauert. Das ist die Caterpillar. Mhm. Das ist ein Transportschiff, was so modular ist, wo du so ein bisschen wie wie die Kisten von der Schifffahrt, so Transportschiffen, wie Containerschiffe. So. Ja. So ähnlich ist das Ding, dass du halt Container hast, die du aneinander backen kannst. Mhm. Und dann 5 von den Containern machen das Schiff aus, dann kommt einer irgendwie hinten, kommen dann die Antriebe ran und irgendwie eine Brücke an der Seite und dann ist das Schiff fertig. Und da kann man natürlich alles Mögliche in diese Container reinstellen. Natürlich eine der ersten Ideen war ein Chop-Shop, also ein Mechanikerzentrum, wo du Teile auseinanderbauen kannst. Mhm. Also nehmen wir mal an, du findest ein noch recht gut erhaltenes Raumschiff, wo nur Teile fehlen, dann kannst du das halt in diesen Chop-Shop ganz per EVA reinholen und dann meinetwegen den Antrieb da ausbauen und die Waffen und so und da umspritzen für neue Leute. Hübsch machen und dann verkaufen. Ja, genau. So. Und das wäre, das ist ja im Grunde schon so, was im echten Leben mit Autos passiert. So, genau. Ne? Star Citizen ist ein Teil des Shop 24. Genau, ungefähr. Genau, neuer Kotflügel für dein Schiff. Genau. Muss nur sagen, welchen du haben willst, wir liefern den. Genau. Wir finden das. Genau. Dafür haben wir diese 2 Begleitschiffe. Genau, richtig. Die überzeugen dich. Genau. Diese Teile vielleicht auch dann zu dem Preis einzukaufen. Abzugeben eher. Oder abzugeben, genau. Ja. Ja, der Spoiler da hinten war Innoschau, das will ich nicht abgeben. Durchs Wurmloch kann der auch abreißen. Ne? Kann passieren, ja. Du solltest den vielleicht besser mal hier einlagern. Ja, auch so Lagerkapazitäten wäre auch natürlich gut, ne? Ja, die ganze Cargo-Shipping wird ziemlich spannend werden, wie das funktioniert. Auch, also Elite Dangerous hat das sehr, sehr vereinfacht gemacht. Da kommt es nur darauf an, wie viel Platz hat dein Schiff, alles klar, und dann kannst du es bewegen, ist egal. Mhm. Eigentlich ja schade, eigentlich, wenn man, weiß nicht, Euro Truck Simulator oder so anguckst, dann geht's halt, gibt's auch laufende Kosten. So. Es ist einfach, ein großes Schiff zu bewegen, kostet mehr als ein kleines. Klar. Und gibt auch Abnutzungskosten, wo du dann irgendwie, die du mit einrechnen musst, ne? Halt, bisher gibt es das alles nicht, aber ich hoffe, dass Star Citizen hat halt so viele verschiedene Größen und so viele verschiedene Arten von Cargo-Haulern schon jetzt, dass ich vermute, dass die das ein bisschen besser machen werden. Cargo-Transport ist auch eine von den ersten Karrieren gewesen, die sie so gezeigt haben, die nicht Combat sind, wo sie was gesagt haben. Das war ja auch bei wie hieß es denn? Bei Privateer ja auch ein ziemlich großer Punkt, wo du halt von System zu System geflogen bist und hast halt irgendwie da günstig eingekauft und da teuer verkauft. Das war ja so das zweite Leben neben dem ganzen Combat-Zeug. Ja, ja, das war schön. Aber das war halt auch genauso simpel, wie es Elite jetzt macht. Da war es egal, mit welchem Schiff du rumfliegst. War es auch egal, wie lange du das Zeug hast. Also wäre ja durchaus denkbar, dass du irgendwie, wenn du Lebensmittel transportierst zum Beispiel, dass du besser schnell wohin kommst und dass dir, weiß ich nicht, deinen 3 Tage alten Fisch vielleicht keiner mehr abnimmt. So. Genau. Also, ja, wie halt Trading halt. Leben, genau. Ja. Oder du sagst, du brauchst halt auch für Transport von verschiedenen Geschichten, brauchst du auch vielleicht verschiedene Transporteigenschaften, wie zum Beispiel Kühlung oder Heizung oder Schwerkraft oder. Auch auf jeden Fall mehr Sprit, ne? Also Masse hat es ja trotzdem. Klar. Genau. Musst du irgendwie beschleunigen, bremsen hinterher. Und wie gesagt, ich hoffe, dass das ein bisschen komplexer wird als der Konkurrent. Mitbewerber. Bitte. aber ich bin auch ganz guter Dinge. Die haben so viele verschiedene Schiffe, die nur für Transport von Sachen gedacht sind. Und, die müssen dem ja irgendwie auch Rechnung tragen, dass sie so viele verschiedene davon haben. Wenn es nur um Größe geht, dann sind ganz viele davon sehr schnell obsolet. Okay. Das ist ja alles nochmal Open-World-Szenario. Ich würde gerne mal auf das Squadron 42 kommen, weil das ist ja so, was jetzt in greifbare Nähe gerückt ist. Das ist auch so das erste Produkt aus dem Spiel, was wirklich als fertiges Produkt angeboten wird. Bis dato ist alles so Alpha, jo. Alpha irgendwie Status. Da passiert ein bisschen was, aber noch nicht, nichts Konkretes. Und Squadron 42 ist das erste komplett abgeschlossene Produkt. Wenn du sagst, komplett abgeschlossenes Produkt, also wir haben ja gesagt, es gibt davon wohl drei Teile. Der erste Teil ist, wie ist denn das der Release-Cycle für den zweiten und dritten? Werden die einfach nur modifizierte Missionen nehmen, wo sie halt sagen, oh ja, statt jetzt irgendwie das Cargo von A nach B zu fliegen, fliegst du halt erstmal über beim zweiten Teil über A, B, C, D und dann erst nach E, um das abzugeben? Oder werden sich auch da spielmechanische Entwicklungen, die in dem, ich sag's mal in Anführungszeichen, Hauptspiel mit eingeflossen sind, auch da wieder spiegeln? Oder muss ich mir das vorstellen, wie so Doom 1, 2, 3, im Prinzip hast du nur schönere Grafik, andere Welt und bisschen modernere Waffen. Ich glaube, du kannst dir eher vorstellen, wie, weiß ich nicht, die Battlefields oder die Call of Duties dieser Welt. Mhm. Am Ende geht es immer darum, auf Leute zu schießen, aber es sind halt irgendwie mal russische Touristen und mal Islamisten und mal in der Antarktis und Waffen verschieden sind so. Natürlich ist, ich denke nicht, dass man erwarten können darauf, dass sie das Rad da neu erfinden. Am Ende wird es immer noch umgehen, denke ich, es sind ja alles, oder sagen wir mal, zumindest der erste Teil, weiß man, das ist eine Militärkampagne. Mhm. Da wird wahrscheinlich ziemlich viel schießen. Kann sein, dass der zweite, also vielleicht um das vorab zu sagen, das sind keine Mission Discs oder wie man sie von Wing Commander kennt. Mhm, okay. Das sind richtige Spielteile. Eben eher wie Battlefield 3 und 4. Mhm. 4 hat eine Kampagne, ja. Nicht gespielt, ich weiß. Jedenfalls so wo es halt richtig Singleplayer-Kampagnen gibt, als der Season Pass von irgendwas, wo jetzt drei neue Missionen dazukommen oder das neue Gewehr oder so. Das soll es nicht sein. Das soll schon richtig eigene Spiele sein, die aber im gleichen Universum stattfinden, die auch mit der gleichen Engine und im gleichen Lore passieren. Mhm. Und damit wollen die langfristig halt das Geld verdienen. Deswegen vermute ich, dass der Release-Zyklus nicht lang sein kann. Mich würde es wundern, wenn die nicht jedes Jahr ein neues Squadron 42, Squadron 43, Squadron 44 rausbringen. Ja. Das kann ich mir nicht vorstellen. Wird es denn auch für jemanden, der nicht geplätscht hat, ein Vollpreistitel werden? Oder ja, wie ist denn das angedacht? Genau, das ist ein $60-Titel. Mhm. Ich glaube, im Moment kann man die immer noch für die einzelnen Teile jeweils für $30 kaufen. Mhm. Also im Moment kann man noch plätschen. Müssen wir direkt mal gucken, ob das, ich weiß nicht, ob das schon vorbei ist. Die haben das irgendwie angekündigt, dass sie es nicht, dass sie sagen, das wird nicht mehr ewig gehen. Mhm. Aber ich weiß nicht, ob es schon gestrichen war. Eine Zeit lang war es so, dass du halt für Star Citizen plätschen konntest und dann hast du beides auf einmal gehabt. Mhm. Und dann haben sie es auseinandergenommen. Dann hieß es, du kannst immer noch beides plätschen und es war billiger, als wenn du es halt später mal kaufen wirst. Mhm. Aber wie lange das noch ist oder ob das überhaupt noch ist, das weiß ich nicht. Okay. Ich habe mein Paket schon ein bisschen länger. Mhm. Okay, das heißt, Vollpreistitel, brauchen die, also von einem Gefühl her, brauchen die das Geld für die Entwicklung des Haupttitels, für die Leute, die nicht geplätscht haben, die sich denn, das Spiel dann separat kaufen? Oder glaubst du eher, dass Leute, die sich eben dem Universum beschäftigen, sprich vielleicht Early Pledger waren oder wie auch immer, dann eher aus der Community kommen? Also weil das der Titel ist, klar, ich kenne jetzt von dir, aber sonst, wenn ich so mal durch irgendeine Computerspiele-Newsseite durchscrolle, erscheint es relativ wenig. Also es ist nicht so im Fokus wie ein Battlefield und ein neues Anno und was es da sonst noch alles gibt. Ich vermute, das liegt auch daran, dass sie noch eine ganze Weile Zeit haben dazu. 7 Monate? Ja. Finde ich jetzt nicht lange. Ich weiß nicht, ob du, also klar, bei den Titeln, die sowieso jedes Jahr neu kommen, ist das was anderes, aber wenn ich mal gucke, wie zum Beispiel Division, The Division, die haben die Werbetrommel, ich glaube, 3 Monate vorher angefangen zu rühren. Okay. Und wahrscheinlich macht das Sinn, da muss man irgendwie jemanden fragen, der sich mit Werbung richtig auskennt. Aber ich würde schon erwarten, dass sie da ein bisschen mehr auf die Tube drücken, je dichter das kommt. Und ich glaube, dass sie das, also wahrscheinlich haben sie, ja, mit großer Wahrscheinlichkeit haben sie jetzt genügend Geld, um das Spiel fertig zu machen und auch die ersten beiden Ableger quasi. Ich glaube schon, dass die, was haben wir jetzt geguckt? 108 Milliarden oder Millionen vielmehr? Warte, ich guck gleich mal, kann gleich mal live gucken. Bin schon ziemlich sicher, dass das reicht. Star Citizen Founding, guck mal. Das hat der Klick, glaube ich, nicht registriert. Amateurklicker. Ja, ich bin halt nicht so ein Hardcore-Klicker. Das Stretch Goals, genau. 112 Millionen Dollar. Dollar. Dollar, Dollar. Genau. Das wird sich jetzt speziell morgen erhöhen. Okay. Das Schiff, wissen wir schon, kostet 140 Dollar. Wow, ist relativ viel, oder? Naja, die bisher haben sie es immer anhand der Größe und anhand der Ausstattung festgemacht. Mhm. Tatsächlich, du kannst ja jetzt schon für In-Game-Cash solche Sachen mieten, die Schiffe. Arena Commander und dieses Racing Maricop, das gibt dir Rex. Das ist so eine virtuelle Währung im Grunde, wenn du da spielst, wenn du die Missionen da machst und dann kannst du damit genauso virtuell die Schiffe mieten. Mhm. Und das ist halt irgendwie 1:1. Also 140 Dollar sind dann 140.000 Rec. Okay. Genau. Und du machst mit einer Mission, wo du dann eine halbe Stunde unterwegs bist, vielleicht 5.000 oder 10.000. Oh, das ist doch relativ wenig. Ja, ja. Also musst du schon ein bisschen arbeiten für die großen Pötte so. Und das, was morgen kommt, ist zwar als Ein-Personen-Schiff oder als einer kann das verwenden, geplant, aber das wird schon so Freelancer-Größe haben. Und Freelancer ist eher 2- bis 3-Personen-Schiff. Okay. Das erwarte ich. Und weil es halt eine sehr, je spezieller der Fokus von dem Schiff ist, desto teurer bieten sie es auch an. Also das heißt, wenn so ein Multipurpose-Schiff ist, keine Ahnung, ich bin halt irgendwie ein Schiff, was auch Cargo aufnehmen kann, schießen kann und ein bisschen Science machen kann, ist es halt günstiger. Wenn du jetzt so ein Mining-Ship kaufst, ist es dann... Weil es halt hoch spezialisiert ist, also Mining ist das eine. Science gab es auch ein ganz, ganz spezialisiertes Schiff dafür. Exploration gab es ein ganz spezialisiertes, und die sind halt ein bisschen teurer als die alles können. Mhm, okay. Deswegen morgen 140 Dollar, kannst du ja rechnen, wenn ihr 20.000 Dinger verkaufen, ist das mal Geld. Und wie viel werden so im Schnitt verkauft? Wie viel von diesen Schiffen? Also was gibt, sieht man das irgendwo? Du kannst, ja, es gibt Leute in der Community, die haben da echte Spreadsheets gemacht und haben geguckt, wann es wäre rausgekommen. Und irgendwie konnten sie aus dem Client erfahren, man kann ja entweder ein Schiff neu kaufen oder das ist ja so ein Upgrade-System. Du kannst die Schiffe, die du schon hast, kannst du melden gegen Store-Value, also gegen virtuelle Dollars und damit was anderes kaufen. Oder du kannst sagen, ich habe jetzt ein Avenger, ein normales Schiff und ich möchte gerne das Schiff morgen haben. Die Preisdifferenz von den beiden sind 40 Dollar. Mhm. Alles klar, dann zahle ich die halt. Kann ich ein Upgrade-Coupon kaufen und aus meinem Avenger das Ding morgen machen? Ist jetzt ein bisschen grob vereinfacht gesagt, weil die ganz neuen meistens noch nicht upgradefähig sind, aber ist ja egal. Von der Sache ist es gleich. Kannst sagen, alles klar, hier legst du nochmal 40 Dollar drauf, kriegst ein schöneres. Und dann ein paar Wochen später, legst nochmal 20 Dollar drauf, kriegst noch ein schöneres. So, das. Damit haben viele angefangen, sehr viel Geld auf das System zu werfen, weil es halt immer nur ein Zehner mehr so. Klar. Ah ja, klar, kein Problem. So Salami-Taktik halt, gell? Salami-Taktik, ja. Und jetzt so nochmal zurück zur Frage, wie viel kaufen pro, also jetzt kommt so ein neues Schiff raus. Es gibt natürlich Schiffe, darauf wartet irgendwie jeder, das sind so Must-Have, die muss irgendwie jeder haben. Und dann gibt es ja so ein paar spezielle Schiffe. Wie ist denn da so gefühlt die Ration? Also wird so ein Schiff fünfmal verkauft, wird es 5.000, 500.000 Mal? Wie gesagt, ich finde es nicht ganz einfach zu sagen, weil man eben nicht weiß, wie viel von dem. Also man kann ja nur sagen, wie viel mehr Geld ins System kommt. Ne? Ja. Sieht hier an dem Counter, okay, so. Und bei den Schiffen, die einen breiteren Fokus haben oder auf die mehr warten, dann ist das meistens so, dass sie in der Woche, in der die verkauft werden, so ein Concept-Sale von den ganz neuen Sachen dauert immer eine Woche. Ja. Und bei den Sachen, auf die viele Leute warten, ist das immer mehr oder weniger eine Million, die dabei verdienen. Bei Sachen, die wirklich cool sind, auch mal mehr. Und bei Sachen, die eher speziell sind, zum Beispiel, eine Profession habe ich ganz vergessen zu erwähnen. Du kannst ja Passagiere fliegen. Es gibt ein Passagierflugzeug. Also kannst du quasi BVG machen. Das sind Verkehrsbetriebe. Ja, BVG wäre immer kürzere Sprünge, das ist eher eine Fluggesellschaft, ne? Okay. Und du sagst hier von Stanton System nach woanders. Okay. Und es gibt ein Raumschiff, was halt genau dafür gedacht ist. Also irgendwie verschiedene Kategorien von Plätzen hat, wo du Stewardessen einstellen kannst oder auch selber Drinks mixen und dann gibt es da Minigames zu. Eben ja, Passagierflugzeuge, wenn man so über Filme. Als das gekommen ist zum Beispiel, das war als Schiff relativ teuer, weil es halt super speziell ist. Mhm. Das hat sich nicht besonders gut verkauft, aber das wussten auch alle, weil Passagiere transportieren ist echt nicht jedermanns Ding. Ja, aber das kann natürlich auch bedeuten, wenn es nicht so viele gekauft haben, dass es gegebenenfalls später in der Spieldynamik zum Beispiel relativ lukrativ ist, das zu tun. Ja. Das haben halt wenig getan. Ne? Da reguliert sich ja der Markt auch von selbst. Wenn du halt dann nur 3 Mitbewerber hast, dann kannst du halt sagen, jo. Kannst du dickere Preise holen, das ist richtig, ja. Kann schon sein, dass für die, die es gekauft haben, sich dann sehr schnell rentiert. Zumal es halt eins von den sehr großen Schiffen ist. Mhm. Das wird man halt auch nicht sehr schnell im Universum, wenn das mal raus ist, erwerben können. So, dann kannst du nicht so schnell Credits scheffeln, dass du dir das kaufen kannst. So. Und kannst du so ein Schiff gegebenenfalls auch umfunktionieren? Wir haben es ja vorhin gehabt vom Star Citizen Teilemarkt24.de, dass du sagen kannst, okay, du in deinem Passagierschiff reißt du irgendwie alle Sitze raus und transportierst damit Cargo. Da hast du schon die erste Variante vom Passagierschiff genannt. Ja. Das war tatsächlich so. Da gab es einen kleinen Dogma-Bruch. Ursprünglich war es so, dass sie die Schiffe spezialisiert lassen wollten und dann für andere Aufgaben Varianten von den Schiffen bauen wollten. Die älteren sind auch noch alle so. Mittlerweile oder irgendwann relativ spät im Funding-Prozess haben sie gesagt, na, wir machen das anders, wir machen modulare Systeme. Mhm. Und bei dem Transportschiff war es zum Beispiel so, bei dem Passagierschiff, dass das eigentlich komplett leer ist und man kann dann halt so Module reinpacken für Passagiere. Ja. Entweder hochklassisch, sind weniger Plätze, Holzklasse sind ein paar mehr Plätze, ja. Aber die packst du da halt rein, als wenn es ein Container wäre. Und die Idee ist, dass man das halt auch untereinander austauschen kann. Wirklich viele dieser Methoden dafür gibt es noch nicht. Mhm. Es gibt von modularen Schiffen, die das so gut können und die fertig im System gebaut sind, gibt es noch nicht so viele. Aber beispielsweise Retaliator, was ursprünglich mal ein strategischer Bomber war, der ist in diesem modularen System, der hat eine vordere Bay und eine hintere Bay, die ursprünglich, also ganz klassisch mit Torpedos beladen werden. Ja. Aber du kannst auch eine rausnehmen und stattdessen ein Crew-Dings reinbauen, dass du irgendwie, dass du Marines mitnehmen kannst. Ja. Oder komplett leer machen, dass du da als Cargo transportieren kannst. Mhm. Aber das sind halt so abgeschlossene Räume im Grunde. Und wenn du ein anderes Schiff hast, was diese Dimension irgendwie hat, wo du das reinpacken kannst, dann sollst du das können. Wenn du zum Beispiel die Redeemer würde sich dafür anbieten. Redeemer ist ein kleineres Gunship, was von den Ausmaßen ungefähr halb, vielleicht ein Drittel so groß ist wie ein Retaliator. Aber die hintere Bucht von der Retaliator und die Bucht, die Redeemer hat, die sind schon relativ gleich groß. Und die wirst du dann halt interchangen können. Kannst sagen, alles klar, für die hintere Bucht gibt's ein Marine-Transportsystem und das passt auch in die Redeemer rein. Wunderbar, dann nimm das. Kannst du das da einbauen. Vanguard hat auch ein anderer, so ein schwerer Fighter. Da gibt es 3 verschiedene Varianten von, die sich nur daran unterscheiden, was sie für ein Turret haben und was sie für ein Modul dabei haben. Mhm. Einer haben irgendwie ein Truppenmodul, das andere hat so ein E-War Schilder runterfahren Modul und das andere hat ein Torpedomodul. Und die sind komplett austauschbar. Wenn du die Module hast und du hast ein Schiff, kannst du sagen, alles klar, jetzt möchte ich gerne E-War machen, dann lädst du das Ding. Jetzt möchte ich gerne Pott versenken, dann nimmst du die Portebis mit. Und mal so ganz unabhängig davon, wo lagerst du denn die Module? Wenn du kannst ja bloß in einem Schiff ja fliegen und kannst ja nicht gleichzeitig das Truppenmodul eingebaut haben und dein Cargo-Modul, wo lagert man das? In seinem Hangar. Ach so, man hat ja einen Hangar. Da musst du dann auch die Umbauten vornehmen. Okay, das heißt, du hast auch dann, wenn du einen Hangar hast, so einen bestimmten Hangar-Space nur. Haben sie noch nicht gesagt, würde mich aber wundern, wenn sie das nicht tun. Bisher ist das noch nicht bestätigt. Ja, weil ich brauche ja noch einen Grund, mein Hackpeed Star Citizen Self-Storage 24.de noch aufzumachen. um halt da Teile zu lagern. Naja, also zumindest würde es Sinn machen, den irgendwo zu lagern, wo du weißt, dass Leute brauchen. Also nehmen wir mal an, kurz ein Wurm noch, bevor da der Piratenspace anfängt. Ja. Ist vielleicht keine schlechte Idee, Torpedomodule zum Verkauf anzubieten. Genau. In meiner Tankstelle zum Beispiel kriegst du auch statt. Kannst du Torpedomodule kaufen. Genau, für unterwegs. Genau. Ja, das würde schon Sinn machen. Okay. Gibt es da auch für verschiedene Schiffsklassen auch Universalmodule? Das heißt, wir haben ja vorhin zwar gehabt, dass du innerhalb von verschiedenen Schiffherstellern ja gegebenenfalls sich ja auch Teile wiederholen. Hast du ja vorhin gesagt. No. Gibt es aber auch so Teile, wo du sagst, ey, das gibt's halt irgendwie, das ist so der Reifentyp XYZ, den hat eigentlich 80% irgendwie mit drauf. Teile davon. Mhm. Also ein klassisches oder ein wichtiges Teil, was da einfällt, ist das Radarsystem. Mhm. Das gibt es in verschiedenen, im Moment noch nicht, aber geplant und auch als Konzept geschrieben, gibt es verschiedene Qualitätsstufen, mhm, wie weit er das kann und wie gut die Auflösung ist und all so ein Kram. Und das kann man natürlich untereinander austauschen. Mhm. Okay. Oder auch Raketen, mhm, ja, welche Art von Missiles du hast, so die benutzen alle die gleichen. Es gibt welche, die auf Thermo gehen, es gibt welche, die auf Radar gehen, es gibt, mhm, welche, die auf Sicht gehen, wie groß das Ding ist, so, mhm, und die kannst du halt überall bauen. Oder andere Waffen. Das ist alles komplett modular. Ob was für ein Schiff du hast, ist egal. Hauptsache, das kann eine Größe 2 Waffe montieren. Mhm. So, dann ist egal, was du dafür einbaust. Das heißt auch, du könntest von, wenn das Schiff jetzt von Hersteller X ist, könntest du auch gegebenenfalls eine Größe 2 Waffe vom Hersteller Y einbauen. Ja. Solange es die Größe gleich ist, ist völlig wurscht. Okay, das heißt, so die anderen, ich sag's mal so, die Anschlusssysteme da drin in dem Schiff intern, das ist immer. Das ist standardisiert. Da gibt es halt den Star Citizen Standardbus. So ist das, ja. Und da kannst du halt dann alle Hersteller dran docken. Genau. Ist übrigens tatsächlich ein Bus. Also, ja? Das ist so geschrieben. Wenn du weißt, der Bus, der Waffenbus oder der Energiebus ist in dem Fall, mhm, von einem Avenger geht an seinem Bauch lang und du schießt das kaputt, mhm, dann geht die Waffe nicht mehr. Okay. Das ist wirklich ziemlich komplex. Mhm. Also sehr genau modelliert. Okay, das ist ja cool. Oder wenn du weißt, wo die Kühlsysteme von irgendwem sind und schießt kaputt, dann überhitzt er halt schneller. So. Das funktioniert auch jetzt schon. Das ist wirklich cool. Das ist interessant, ja. Es gab eine Zeit lang mal Leute, die haben sich darauf spezialisiert, Cockpits aus Gladiusen rauszuschießen, weil das irgendwie da eine Sollbruchstelle war, wie scheint. Okay. Dann konntest du halt mit ballistischen Waffen an einer Stelle so einmal drüber mähen, mhm, und dann hat's halt ganz sauber das Cockpit vom Rest abgetrennt. Ja. Ja. Für Piraten wäre es super gewesen. Ne? Das ist sehr viel heil geblieben dabei. Genau, genau. Und in den Cockpits sind ja bestimmt alle lebensnotwendigen Module drin. Das heißt, du treibst halt durchs Universum und wartest halt auf meinpickupservice24.de. Genau. Und Space ADAC. Space ADAC. Und die Piraten krallen sich mit dem Traktorstrahl halt den Rest und fliegen ihn halt zum Selbstschrauberhangar24.de und das Ding halt irgendwie zu zerlegen und Einzelteile dann zu Geld zu machen. Und bieten das auf Space eBay an. Auf Space eBay an. Was zur Hölle war gerade das? Das weiß ich nicht, aber es klang nicht gut. Ja. Ist ja interessant, oder? Es gibt hier komische Geräusche, die hier vonstatten gehen. Das klang wie eine Taube oder so. Ja, es klang, als ob irgendwie. Der Geist in der Maschine. Ja, Ghost in the Shell. Ich sag's ja. It's alive. Okay, naja, das ist ja interessant. Was ich jetzt ganz interessant finde, ich bin jetzt hier schon die ganze Zeit auf diesen Auto-Refresh-Button gegangen. Ah, doch. Ah, guck mal, der ist nicht live. Der ist wirklich nicht live. Das ist ja schade. Na, kann sein, dass da nichts passiert, oder? Nee, da stand gerade eben hinten 029. Ich wollte mal gucken, was da so an Geld mit reinkommt. Ah, oh, okay, da ist tatsächlich gerade Geld reingeflossen, oder? Ja, warte mal, ich guck das mal. Vielleicht muss ich das mal im Safari mal aufmachen, wo ich keine Tools habe, die irgendwelche Skripte und Co. nicht zulassen. Weil ich würde mal gerne sehen, was so als Live-Knete hier reinkommt. Das würde mich auch mal interessieren. Ich kann mir echt nicht vorstellen, dass da im Moment viel passiert. Also, das ist ja der, weiß ich nicht, vor Black Monday, mhm, gibt es in den Supermärkten oder in Kaufhäusern auch nicht so viel, ne? Mhm, das stimmt, ja. Also, morgen Sale. Mhm. Kann mir nicht vorstellen, dass da viel passiert. Man könnte ja merken, ne? 1122 91013. Mhm. Und gucken wir mal später mal rein, was da passiert. Space, eBay, wir mal stehen geblieben. Zum Thema Schiffe und Teile in seinem eigenen Hangar zu lagern. Jetzt Squadron 42 nochmal zum Abschluss. Singleplayer-Mission nicht multiplayerfähig, ist richtig? Jein. Okay. Wie so oft. Genau. In Squadron 42 soll koopfähig sein. Mhm. Da gibt es widersprüchliche Aussagen. Ich nehme an, dass das intern bei denen noch nicht ganz geklärt ist. Was sie vermeiden wollen, ist, dass man das zu zweit halt leichter durchspielt. Mhm. Und ich glaube, sie wollen nicht viel Energie drauf investieren, das Balancing so zu machen, dass je nachdem, wie viele mitspielen, wird es schwieriger oder nicht schwieriger. Ja. Ist schon auch eine Aufgabe. Was auf jeden Fall bestätigt ist, ist, dass es Missionen im Squadron 42 gibt, die du nach Abschluss es gibt Missionen, die du nach Abschluss mit einem Freund erneut spielen kannst. Mhm. Und es gibt eine einigermaßen klare Aussage, dass du alle Missionen so oft spielen kannst, wie du willst. Alleine mit einem Freund zusammen? Alleine, so oft, wie du willst. Ja. Und die du als Koop mit einem Freund zusammenspielen kannst, auch die so oft, wie du willst. Mhm. Also du kannst die Missionen einzeln anwählen. Eben eigentlich wie Wing Commander damals, da kommt das ja auch her, dass du sagst, hier die Mission mit den Kirassi war so Spaß, die will ich immer wieder spielen. Das soll das möglich machen, kein Problem. Und es soll Missionen geben, die du halt, wo du wahrscheinlich deine Wingman hast, dass du das halt auch zu zweit machen kannst. Genaueres weiß man nicht. Okay. Aber. Aber Koop war zumindest noch ein Teil der Kickstarter-Kampagne. Ja. Im Grunde genommen ist das versprochen. Okay. Aber ein Multiplayer, so Player versus Player, wird es dann nicht geben. Da musst du auf das Persistent Universe warten. Okay. Gut, okay. Singleplayer, Missionen, wir haben vorhin gesagt, 25 bis 60 Stunden Spielzeit. Mhm. Wie viel Filmsequenz dazwischen? Unbekannt, müssen wir einfach mal gucken. Und Dezember Release. Übernimmt im Prinzip, so weil es halt doch irgendwie ein Tunnel ist und nicht Rail, schon die vorhandenen Mechaniken aus dem Gesamtspiel. Also alles, was schon da ist und funktioniert, ist praktisch in das Squadron 42 einfach überführt worden, um einfach da jetzt auch keine neuen Sachen mit einzubauen, um halt das Release halt zu halten. So würde ich sagen. Das okay. Scheint mir richtig wiedergegeben. Habe ich noch gut aufgepasst. Okay, ich möchte mal weg von dem Squadron 42 und nochmal zu dem großen Ganzen. Gucken mal, ob sich jetzt hier was getan hat. Ich will jetzt mal sehen, ob hier Geld kommt. Aha, guck mal hier. Donnerwetter. Wirklich, passiert was. Was waren das? 112 oder 111, 109 oder so? Nee, wir hatten, vorhin 0,29, nee, 0,31 und jetzt haben wir quasi $150 verdient. $150 verdient, ja. Sauber. In der Zeit. Ah, nicht schlecht. Genau, zurück zu den Neuigkeiten in dem, sag mal, in dem Open-World-Teil des Spiels, oder? Kann man das so sagen? Mhm. Genau, oder Open-Universe. Persistent Universe ist, was sie es nennen, aber ist ja Open-World. Oh, ist ein Open-World. Ich würde nochmal gerne mit dir über die verschiedenen Schiffe nochmal sprechen, weil das ist ja da, wo auch relativ viele sichtbare Entwicklung passiert. Mhm. Was gibt es da mittlerweile neue Rassen oder neue Schiffshersteller oder irgendwas in der Richtung? Oder ist es bei diesen, ich glaube, 4 oder 5 verschiedene Hersteller waren, glaube ich, das letzte Mal noch aktiv, die Schiffe sozusagen in diesem Universum produzieren? Ein bisschen mehr, also waren es das letzte Mal schon. Ich überlege, ob es seit dem letzten Mal neue gibt. Ich glaube nicht. Muss man auch eingeschränkt sagen. Derzeit ist es so, dass die meisten Schiffe von klassischen menschlichen Herstellern kommen. Aegis ist ein Klassiker, Anvil sind Militärschiffe, die den Militärkontrakt gewonnen haben. Aegis waren früher mal Militärschiffe, die jetzt aber den Kontrakt verloren haben, die da wieder rein wollen, deswegen da viel Technik reinstecken. Mhm. Robert Space Industries ist die industrielle Linie, die irgendwie so halt industrielle Boote sind. Musashi ist eine industrielle Linie, die mit teilweise außerirdischer Technik arbeitet, die dann ein bisschen Hightech-Industrial sind. Drake sind die cheap and dirty Piraten. Natürlich die Piraten. So, die Wegwerfschiffe. Value-Schiffe. Der Dacia unter den Schiffen sozusagen. Genau. Dann gibt es die Mustangs bauen. General irgendwas, weiß ich nicht genau. Das ist der neueste Hersteller. Die haben bisher auch noch niemand sonst, noch kein anderes Schiff außer der Mustang-Linie. Wie lange gibt es die jetzt in dem Space-Universum? So. In echt oder im Lore? Also im Kanon? Ja, sowohl als auch. Okay, ja klar, warum frage ich eigentlich? im Kanon sehr kurz. Mhm. Sowas wie in diesem Jahr quasi. Die sind echt als neuer Competitor sah aufgetreten. Als Schiffe gab es hier schon relativ lange, weil es eine, also auf jeden Fall, als ich das letzte Mal hier war, muss es die zumindest gegeben haben. Vielleicht noch nicht flight ready, aber als kurz Konzept davor. Also als Konzept auf jeden Fall und auch wahrscheinlich schon ein bisschen weiter. Denn da gab es eine Promotion mit AMD. Mhm. Die haben eine spezielle Version mit einer speziellen Textur im Grunde genommen ihren Grafikkarten beigelegt. Ach so, du hast also dir eine Grafikkarte von AMD gekauft, also ehemals ATI, genau. Ja, genau. Und die hat quasi in dem Package sind ja öfters mal Spiele dabei und da war für das Spiel quasi ein Schiff mit dabei. Nicht nur für das Spiel ein Schiff, sondern auch das Spiel selber war dabei. Ach so, echt? Ja, konnte das Spiel bekommen, damals auch noch beide Seiten, also sowohl Squadron 42 als auch den Persistent Universe Teil und halt on top auf dem eine Omega hießen die, genau. Was ist so der Value des Pakets gewesen? Also wie viel, was war der Wert dieses Packages, des Spiels? Naja, du kannst das gleiche Schiff im Grunde mit Package kaufen, ohne dieses spezielle Skin. Ja. Und dann sind das irgendwie $60 oder so. Mhm. 60, 65, sowas in dem Dreh, würde ich sagen. Ja, ja, glaube schon. $60, $65. Inklusive Spiel. Mhm. Ja, und genau, das ist die neueste. Ich überlege, ob ich irgendjemand von den Menschlichen vergessen habe. Ich glaube eigentlich doch. Origin. Mhm. Origin ist so eine, da gibt es noch nicht so furchtbar viele Schiffe von. Das ist so eine BMW-artige Limousine. Mhm. Derzeit nur kleine Schiffe, aber alle eher luxuriös, eher hochwertig ausgestattet. Und es gibt noch einen sehr kleinen Racer, / Interceptor, von denen, der aber auch alles qualitativ gutes Zeug, aber kleine Schiffe. Das sind die Hersteller von den Menschen. Dann gibt es die Vanduul. Auch da muss man ja weil das halt der Gegner ist, sind das die ersten Schiffe, die sie da so dagegen gebaut haben. Da gibt es mehrere, drei oder vier derzeit, die im Spiel sind. Mhm. Das Original, eins von die älteste, die Sense-Skiff, das konnte man im Kickstarter damals kaufen, konnte man plätschen vielmehr, für sehr viel Geld und auch nur sehr limitiert. Ich glaube, es gibt nur 300 Stück oder so. Mhm. Die soll es auch nicht mehr wiedergeben. Aber weil das Spiel ein paar davon haben soll, haben sie kurzerhand einen Nachbauer kreiert. Esperia heißen die. Mhm. Das ist eine menschliche Firma, die Schiffe nachbaut im Grunde mit menschlicher Technik. Mhm. So. Die haben ja sonst auch das Problem, dass Interfaces nicht funktionieren. Vanduul sind irgendwie deutlich größer, 2,50 Meter. Passt halt alles nicht so. Mhm. Muss man eh alles anpassen. Und Esperia, die bauen die Schiffe nach. Sind dadurch sehr teuer, weil natürlich rar und sind, naja, soll es nicht an jeder Ecke geben, sind dann auch rar gemacht. Das sind die. Dann gibt es noch zwei weitere Rassen. Xian, das ist, glaube ich, so eine Echsenrasse, und Banu und Tabarin. Gibt noch drei Rassen, genau, andere. Und von Banu und Tabarin, da sind noch keine, nicht mal Konzepte fertig. Da weiß man nicht, wie die Schiffe aussehen sollen, welchen Sprachen die folgen und so. Man weiß nur, dass jede Aliensprache tatsächlich entwickelt werden soll. Mhm. Wir haben da Linguisten angestellt und die bauen die jetzt halt. Mhm. Aber von den Xi'an, von denen ist das erste Schiff gerade rausgekommen, die Kartu'al. Das sieht ein bisschen aus wie, hast du mal Babylon 5 geguckt? Ja. Wie ist denn dieses Star, diese Schiffe von denen, mit wo die Triebwerke ganz außen waren? Ja, ich weiß, was du meinst, ja. Starscreamer, weiß ich nicht genau. Mhm. So ähnlich sieht das aus. Also auch mit artikulierten vier Triebwerken, die an der Seite sind und ganz, ganz spacig, ganz viele Spitzen. Mhm. das ist das erste von den Xi'an, was quasi im Spiel ist. Und wie ist jetzt momentan die Ratio? Wie viele neue Schiffe kommen pro Monat? Oder wie ist da das Dazuschwimmen an wirklich Schiffen im Spiel? Das passiert so in Wellen. Mhm. Also, und die erste Kickstarter-Kampagne nennt man die Welle 1-Schiffe. Mhm. Dann die hinterher als Pledge-Gold oder als Stretch-Golds passiert sind, sind die Welle 2 und ich glaube 2,5 gab es auch noch. Mhm. Und Welle 3 ist wieder später gekommen. Das war dann auch mit dem Next Great Starship, wo sie dieses Casting gemacht haben, im Grunde genommen. Genau, ja, ich erinnere mich, ja. Das war ein Teil davon, wo sie auch gesagt haben, da gab es immer so Votings, ja, die und die Schiffe kann es geben, jetzt votet mal den, wer davon das tatsächlich jetzt machen soll. Mhm. Und jetzt sind wir, das Schiff, was morgen kommt, ist das erste der letzten und neuesten Welle. Mhm. Müsste dann Welle 5 sein, glaube ich. Und wahrscheinlich wird das wieder so laufen. Jetzt, wenn sie das zeigen und dann vielleicht 2, 3 relativ kurz hintereinander weiter, irgendwie Konzepte. Und dann ist erstmal wieder Ruhe. Mhm. Die machen ja immer mehrere Verkäufe. Einmal ein Konzept-Sale, also wenn das Ding neu ist, wenn es quasi frisch im Geschäft ist. Frisch im Geschäft. Mhm. Also wenn erstmal nur der Gedanke besteht und ein paar Konzeptzeichnungen. Ach so, wirklich nur Konzept. Wirklich nur Konzept. Okay, ja. Dann gibt es das nächste, ist der Hangar-Ready-Sale, wenn das Ding durch Whiteboxing und Greyboxing durch ist, dass du halt in deinem Hangar stehen haben kannst und reinlaufen und gucken, ja. Dich daran erfreuen. Mhm. Dann gibt es einen Sale. Die Sachen sind dann auf jeden Fall teurer als im Konzept-Sale. Mhm. Und dann gibt es noch den Flight Ready Sale. Das ist halt, wenn du damit auch starten kannst und rumfliegen kannst, dann ist es nochmal ein bisschen teurer. Mhm. Und dann danach gibt es halt Sachen, die man immer kaufen kann und Sachen, die limitiert sind, die du nicht zu jeder Zeit kaufen kannst. Ja, und ich denke, wie gesagt, wir haben jetzt die letzten Schiffe von den alten Wellen sind eigentlich alle durch. Gibt noch ein paar einzelne hier und da, die wahrscheinlich nicht zum Umfang von Squadron 42 zählen. Und deswegen jetzt ein bisschen stiefmütterlich behandelt werden. Beziehungsweise die außerirdischen Schiffe, wo noch gar nicht klar ist, nach welchem System die funktionieren sollen, wie die aussehen sollen und so, wo halt dann nichts fertig ist, da wird man auch nichts erwarten können. Aber ein paar neue wird es jetzt wohl geben, denke ich. Und wie viele Schiffe gibt es jetzt insgesamt, so Pi mal Daumen, in dem Spiel? Schätze? Das können wir zusammen gucken, weil da, also geschätzt hätte ich jetzt mal so vielleicht 40 gesagt. Okay, haben wir es in den alten Genres irgendwie drin? Ja, seitdem hat sich bestimmt was getan. Aber geh mal auf die Seite von Star Citizen, wo du gerade warst. Ja, da bin ich. Und da Ship Matrix. Ship Matrix, tatsächlich. So. Das hier ist die Ship Stats Page. Okay. Wenn Leute das benennen, dann lachen immer alle, weil die Daten, die da unten sind, welche Hardpoints, Propulsion und all sowas, was du da jetzt aufklicken kannst, das ist alles ganz altes Zeug, das ist nicht aktuell, darf man nicht sehen. Aber die Art und Weise der Schiffe, da oben die Bilder, die stimmt schon. Okay, also ich kann ja mal zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Spannendes Radio. Ja. 50. Sechzig Schiffe circa. Also jetzt grob, ja, vielleicht habe ich jetzt eins oder zwei vergessen, aber so 60 Schiffe gibt es schon seit dem Last Update an Ships. Ist es auch wirklich das, was Last Updates Ships da sind? Mhm. Nee, es ist das nicht. Das Last Update ist falsch. Die, ich weiß nicht, warum die nicht mal das Datum updaten, ist echt ein bisschen lächerlich. Mhm. Aber zum Schluss da hinten war zum Beispiel die Anvil Crucible, das ist eins von den ganz neuen, das ist ein Repair-Ship. Mhm. Auch eine Profession, die ich noch gar nicht gesagt habe. Das war ganz, ganz das Vorletzte, glaube ich. Okay, ich gehe mal hinten, wie das aussieht. Die Seite ist auch ein bisschen komisch gemacht. Ah ja, ja, genau. Da. Das ist, da sieht man auch, wenn man genau hinguckt, kannst du sehen, dass in der Mitte eine Horne liegt. Ja. Genau. Und das an der Seite hat so Arme, mit denen du dann fängst zu reparieren. Mhm. Aber das wäre auch für deine Tankstelle gar nicht so. Genau, für den ADAC-Service unterwegs. Für den ADAC-Service kannst du halt nicht nur Leute abschleppen, sondern auch direkt vor Ort reparieren. Also ich würde mir eher wünschen, dass so eine Ionenkanone drauf und wenn sie ihren Zoll nicht gezahlt haben, werden sie erstmal da festgehalten. Da gibt es andere Schiffe für. Okay. Das hier ist für die Netten, die reparieren. Mhm. Ja, wie du siehst, das ist da und das ist eins von den neueren Schiffen. Das, was dahinter steht, die Blade, ist sogar ganz, ganz neu, das gibt es noch gar nicht. Okay. Das ist eins von diesen Alien-Vandul-Schiffen. Ein Lightfighter, ein sehr, sehr schneller. Nee, also die Seite ist deutlich, deutlich später als August 29 letzten Jahres abgedatet worden. Da, vielleicht sollten sie mal mehr Geld mal noch in ihren Webserver oder Webs da reinstecken. Ich glaube, dass sie das hier auch mit Absicht machen, weil halt die Leute komplett tillen. Ne? Das ist alles Alpha. Ja. Alle Stats können sich ändern. Man ist immer gut beraten, zu überlegen, was soll das Schiff können, was für eine Klasse brauche ich. Mhm. Will ich eine Deceptor haben? Will ich einen Lightfighter haben? Will ich ein Reparaturschiff haben? Und dann danach gucken, was ich haben will. Aber natürlich ist das Internet, die Leute sagen, aber meine Saber hat zwei Hardpoints der Stufe 5 und ein Dings. Mhm. Und alle sagen immer, na, lass das mit den Stats sein, kann sich tausendmal ändern. Mhm. Tatsächlich hat sich das ganze System, wie Stats berechnet werden, zwischendurch zweimal geändert. Mhm. So, alles, was da steht, ist halt doppelt veraltet. Okay. Und deswegen kann ich verstehen, dass sie möglichst nichts dran machen. Genau. Nicht, dass irgendwie nichts kommt, oh, Update im April, super, jetzt hat man die Saber doch wieder drei. So. Mhm. Ja, nein, lass bleiben, ist gut. Okay. Okay, Schiffe circa 60. Was kommen jetzt so als die nächsten Goals bei diesem Star Citizen? Also, wie gesagt, Squadron 42, kann ich verstehen, wird jetzt irgendwie Ende des Jahres fertig. Und jetzt in dem Spiel, was hat sich denn seit letztes Jahr denn signifikant für dich verändert? Also, was kannst du jetzt mehr machen als letztes Jahr im Juli? Naja, also das Wesentlichste ist sicher dieses Baby-PU, das war halt. Die Arena Commander war da wesentlich, wesentlich kleiner, die Fläche, wo du fliegen konntest. Also da bist du an den Rand des fliegbaren Raums gekommen, wenn du 20 Sekunden in eine Richtung gelenkt hast. Okay. Das war wirklich klein. Also ist natürlich wirklich so ein bisschen anders, weil es da Aufbauten gibt und Meteoriten oder Asteroiden vielmehr, die da rumstehen, wo du da halt nicht in einer Linie fliegen kannst, wo du dich bewegen kannst und so. Aber letzten Endes war es wirklich wenig Platz. Mhm. Vielleicht waren es auch 40 Sekunden, weiß ich nicht, aber es ist halt mickrig. Und das Baby-PU, das fürs New Year's, das ist riesig. Also du kannst echt viel fliegen. Es gibt da sehr viele verschiedene Points of Interest und da kannst du lang fliegen und das fühlt sich halt alles schon ein bisschen eher wie so ein Open-World-Spiel an. Mhm. Du startest, denkst, okay, wo gehe ich denn hin? Ah ja, ich flieg mal zu Communications Array Alpha. Dann siehst du da Piraten, schießt auf die oder nicht oder guckst in deinen Missionsblock und dann siehst du, ich hätte gerne, dass du da hinfliegst, dann machst du das. Da kann man sich schon vorstellen, wie das Spiel funktioniert, also wie das hinterher aussieht. Mhm. Das Zweite, was es noch nicht gab, das war die, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, Planet Side. Es gibt einen Raumhafen, wenn man so will, Stanton. Da kann man noch nicht viel machen, außer rumlaufen und sich die Geschäfte ansehen, die es da gibt. Aber die sind halt auch schon befüllt und es gibt eine Medical Station, wo du dann aufwachst und so. Und wenn du dich von einem Buggy umfahren lässt, dann spawnst du da auch neu. Und da kannst du halt mit Leuten hingehen und interagieren. Also es ist ein bisschen das Hangar-Modul war ja das, was da vorher war, und da warst du halt ganz allein so. Und da warst du erstmal, dass du mit Leuten rumgelaufen bist. Und das heißt, du kannst dich dann theoretisch gesehen mit Leuten auch in einen Kaffee reinsetzen und dann einen Kaffee für In-Game-Cash kaufen. Genau. Also kann man noch nicht machen, aber die Methoden dafür sind da. Jeder läuft mit so einem Augmented Reality-Ding rum. Mhm. Und es gibt zum Beispiel einen Waffenshop, wo du dann hingucken kannst und kannst du sehen, was das für eine Waffe ist. Dann Augmented Reality sagt hier, okay, das hier ist eine Walther PPK und sie kostet 500 UE, so UEC vielmehr. Und wenn dann Geld in dem System wäre, dann könntest du da zum Shopkeeper gehen und sagen, ich hab die gerne. Und dann, also wie gesagt, man kann sich anfangen vorzustellen, wie das Spiel mal aussieht. Also für dieses ganze Shop-Modul, da muss ich so ein bisschen an Second Life denken. Ja, ist nah dran. Also ich weiß nicht genau, ob man selber Shops machen kann, das war ja bei Second Life die große Sache. Ja. Aber wie bei jedem klassischen MMO-RPG ist das so, dass du halt dann rumläufst und dann, da gibt es auch einen Second-Hand-Laden irgendwie, kannst du hingehen. Dumpers Depot heißt das. Alte Triebwerke kaufen oder Pilotensitze oder was auch immer. Und das sieht halt alles ganz gut aus. Also du kannst dir vorstellen, wie das mal ist. Der spannende Punkt wird ja die Transition zwischen den beiden sein. Also wie komme ich von der Planetzeit wieder ins All zurück? Mhm. So, wenn es da einen Bruch gibt, ist nicht schön. Aber es ist natürlich auch eine schwierige Aufgabe. So, bisher haben sie es so gemacht, dass du, wenn du es gab genau eine Präsentation davon, da sind die mit einem Schiff relativ dicht an Planeten lang geflogen. Mhm. Und dann wirst du quasi so eingewiesen. Das war dann wie auf Rails. Geflogen, quasi durch selber geflogen, hat auch einen schönen szenischen Anflugvektor gehabt, so, dass das alles gut aussah. Aber natürlich ist das auch nicht das Gleiche, so. Wenn du nicht von Hand parken kannst, wenn du immer von links, rechts, geradeaus angeflogen kommst, so, das ist natürlich ein bisschen lahm. Gerade für eine Space Sim, gell? Ja, für eine Space Sim denkst du, na, das könnte schon besser sein. Mhm. Und da haben die Crytek-Jungs aus Frankfurt, die offenbar die Engine aufgebohrt. Mhm. Da gab es eine Präsentation, wo eine Cutlass, das ist so ein 2-3-Personen Multicrew-Schiff, aber ein kleines, geflogen ist über einen kleinen Planeten oder einen Mond oder so. Und die Oberfläche war prozedural berechnet. Mhm. Echt schön mit Tänern und Flächern und so. Hm. Und dann hat man gemerkt, dass es so einen Schritt gemacht hat quasi und die Details ein bisschen größer geworden sind. Aber man musste schon, das hast du erst beim dritten, vierten Mal durchsehen gesehen, dass es immer schärfer geworden ist. Und dann ist er halt lang geflogen, hat gesehen, okay, da ist dann so eine Mining-Kolonie irgendwie und die haben dann irgendwie einen Shot aufgemacht und der ist gelandet und ist ausgestiegen und war in dem Asteroiden-Hangar, den es schon gibt. Und der ist halt die ganze Zeit von Hand geflogen. Ist auch gepflegt gegen die Wand geflogen. So. Ja. Das war nicht gefaked, weil der ist auch scheiße geflogen. So. Okay. Das war schon original. Und das hat auch einen Blick gegeben. So. Wenn die das so hinkriegen, das hat Elite Dangerous bisher noch nicht geschafft. Da ist es nämlich dann automatisiert. Du möchtest jetzt da landen und drückst irgendwie Autopilot. Da ist es auch so. Nee, da kannst du auch mittlerweile nicht auf allen Planeten landen, sondern nur auf denen, die keine Atmosphäre haben. Mhm. Ziemlich schlau, weil sie dann Vegetation nicht brauchen und so. Ja. Ne? aber es ist halt viel, viel simpler und da ist halt nichts. Ne? Du kannst dann irgendwie runterfliegen und du hast dann auch so ein bisschen Gelände. Mhm. Aber es ist echt rudimentär. Mhm. Also das, was ich da gesehen habe, sah schon viel besser aus. Der ist dann irgendwie auf den Planeten und auf den Mond zugeflogen und dann ist er auch gegen die Sonne quasi hinter den Planeten verschwunden und kam dann so durch die Atmosphäre da, war dann ein bisschen blaues Leuchten und so. Na, also das war echt so ein Ding, da habe ich echt mit offenem Mund gestanden. Mhm. Das habe ich mir auch dutzende Male das gleiche Video angesehen. Ja. Wenn das echt ist, dann vielen Dank. Dann lande ich ein paar Mal. Dann landest du lieber ein paar Mal, ja. Okay, genau, Thema Landen und diese Second World Universumsgeschichte. Und was hat sich noch getan? Und so Schiffe, Second Life, Landung kommt. Na, die Menge an Schiffen und an Also es gab halt eine ganze Weile lang nur Kampfschiffe. Und jetzt gibt es schon sehr viele auch industrielle Schiffe. Ist halt ein bisschen schade, weil man im Moment noch nicht so furchtbar viel mit anfangen kann. Das Erste, was jetzt passieren soll, also die sind von den Patch-Zyklen, haben die sich umgestellt. Kriegen jetzt Patch 2.4. 2, weil zweites Jahr und 4, weil April. Okay. Also die machen das nicht mehr nach Sprüngen, sondern versuchen jeden Monat ein Patch rauszuhauen. Buch halt so gesammelte Entwicklungsstand einfach genau. Ja. Und halt auch nicht mehr gezielt auf irgendwann Version 1.0, sondern es wurscht. Ja. Das ist jetzt ein ongoing Project, was ich eigentlich eine gute Idee finde. Kann man auch leichter über Patches sprechen, ohne die dritte Stelle hinter dem Komma des Murks. Kann man sehr leicht dann auch gleich in die Zeit einordnen. Ja. Weiß man, also ich finde, das hat viele Vorteile. Und mit dem Patch 2.4, der jetzt kommt, wird die erste Nicht-Combat-Profession gezeigt. So die Gerüchteküche und so Andeutungen, die passieren. Das wird vermutlich die Starfarer sein. Die Starfarer. Okay. Dieses Tankschiff. Die bisher nur hangar-ready ist, aber nicht fliegen kann. Und es gibt einige Zeichen, die darauf hinweisen, dass die fliegen wird können. Und dass man mit der auch zu dem Gasgiganten, der in dem Persistent Universe was da ist, da gibt es noch nicht viele Planeten, aber unter anderem einen Gasgiganten. Ja. Und dass man halt damit dann auch in die Richtung da fliegen kann und anfangen kann, Fuel zu generieren. Das heißt, ich müsste eigentlich jetzt einsteigen, um mein Hackpeed Tankstellensystem zu eröffnen. Um zu verstehen, wie es geht, ja. Genau. Kommst du eigentlich fast ein bisschen spät, weil wenn du so früher angefangen, der Starfarer war eine von den ersten Schiffen, die, wo sie noch nicht richtig Ahnung hatten, was sie damit machen soll. Wie gesagt, es war viel kleiner geplant. Es hat mal 195 und 175 Dollar gekostet. Ja, 195 und 175, genau. Ich glaube, es war unterschiedlich. 175 zuerst und dann 195, als klar war, dass es größer wurde. Und als der Manchester die Finger dran gelegt hat und das halt auf 200% aufgeblasen hat, ist es halt jetzt andere Preiskategorie. Was ist es? Was kannst du es jetzt kaufen? Jetzt kostet es, glaube ich, 300. Okay, das ist schon richtig dann. Und wenn es flight ready wird, soll es 350 kosten. Wow, okay. Deswegen wäre es gut gewesen, wenn du es noch für 195 bekommst. Ja. Ja, dann hätte man ein bisschen Geld gespart. Kannst du die Schiffe mehrfach kaufen? Also das heißt, du hast dann 3 von diesen in deinem Hangar. Du kannst so viele Schiffe haben. Ich habe Hangars gesehen, da fällt dir echt nichts ein. Da hast du richtig Geld investiert, ja? Ja, das größte Paket, was es gibt, das kostet $15,000. Okay. Und das ist mehrfach verkauft. Also es ist nicht ein Spinner, sondern mehrere. Mehrfach verkauft. Okay. Man kann... im Spiel oder auf der Webseite hast du auch so ein Forum-System im Grunde genommen, wo du auch ein Icon hast und so. Und je nachdem, wie viel Geld du investiert hast, kannst du dir ein anderes Icon geben. Musst du nicht. Also ist nicht automatisch, aber du könntest das. Und das ist halt auch der einzige Weg, das zu bekommen. Okay. Und das Größte brauchst du halt $15,000 für. Und das sieht man häufiger, als man denkt. Wie oft hast du es geschätzt gesehen? 50 Mal. Okay, also das ist schon... Also okay. Sicher, bei 50 verschiedenen Spielen bin ich ziemlich sicher. Wow, das ist schon eine Hausnummer. Also es gibt da echt ein paar... vor allen Dingen, man muss... Das sind die Leute, die das dann sich freiwillig an die Mütze kleben. Ne? Ja. Also in mein Profil-Icon ist... neutral. Super billig, als ob ich irgendwie $40 bezahlt hätte oder so. Will ich gar nicht, dass Leute wissen, dass sich darüber genau nachdenken, wie viel ich da vielleicht bezahlt haben könnte. Ich habe auch nicht mehr als 40 bezahlt. Das ist selbstverständlich nicht. Niemals. Niemals. Niemals. Okay. Also neue Schiffsarten, um halt auch neue Dinge jetzt zu tun. Wie geht es jetzt bei denen weiter? Was steht jetzt so als kürzeste Innovation irgendwie jetzt auf der Roadmap? Was sieht man da? Das nächste, was sie machen wollen, oder das sagen wir mal, was mechanisch passieren soll, ist, dass sie Persistenz ins Persistent Universe kriegen sollen. Eben, dass du, dann muss zwangsläufig bedeuten, dass irgendwie Geld eine Rolle spielt, dass sie anfangen, da irgendwie Economics zu haben. dass wenn du kaputt, dass du, wenn du spawnst und dein Raumschiff kaputt machst und wieder landest, dass es halt kaputt bleibt, mhm, wenn du es nicht reparierst. Im Moment ist es neu starten, ist alles wieder schick. Mhm. Das ist das nächste große Ding, dass sie das machen wollen. Das heißt, auch der Space ADAC ist jetzt zunächst schon... Wird demnächst passieren, ja. Okay. Also tatsächlich gibt es ja jetzt schon diese Repair Stations, wo du hinfliegen kannst, wenn du kaputt bist, mhm, um dich reparieren zu lassen. Mhm. Und das wird Geld kosten, mhm, dich das reparieren zu lassen. Und wenn du es nicht mehr aus eigener Kraft schaffen könntest, dann brauchst du so ein Space ADAC. Genau. Und ansonsten fliegt man da hin, wenn man, keine Ahnung, 3 Lackkratzer hat und irgendwie der Außenspiegel schief hängt. Auch, also das Flight-Modell von den Dingen ist schon ziemlich hebelig. Also die sind tatsächlich modelliert. Wenn du 12 Manövriertriebwerke hast, mhm, und 2 fallen aus, dann, mhm, sind die halt ausgefallen. Dann kommt da kein Schub mehr. Okay. Und wenn du eigentlich jetzt gerne rollen möchtest und, mhm, da sind aber keine Triebwerke mehr, die rollen könnten, dann rollt es halt nicht. Aber das führt halt dazu, dass du auch mit sehr kaputten Schiffen schon immer noch fliegen kannst. Mhm. Vielleicht nicht mehr sehr gut. Okay. Aber Bewegung geht schon noch. Mhm. Dich dahin zu schleppen, wenn dich keiner mehr auf dem Korn hat und du, mhm, irgendwie entkommen bist, würde schon gehen. Würde schon wahrscheinlich auch dann Sinn machen, sich da reparieren zu lassen. Im Moment macht es keinen Sinn, weil... Auslaufen, einlocken, alles ist gut. Richtig. Mhm. Oder noch schlimmer, geradeaus gegen den nächsten Asteroiden fliegen. Genau. In der Basis neu spawnen, neues Schiff holen. So. Mhm. Und den Teil wollen sie halt reparieren. Mhm. Das macht ja so auch echt keinen Sinn im Moment. Ja, das stimmt. Aber es gibt halt keinen Grund, auf sein Schiff aufzupassen. Genau, es gibt null Konsequenz. Mhm. Ist ja auch nur eine Alpha und, mhm, so, ist ja alles richtig. Soll ja auch noch keine Konsequenz haben. Aber wenn du da irgendwann mal hin willst, dann musst du halt irgendwann auch mal neu anfangen. Mhm. Was steht bei denen noch so? Haben die jetzt, die machen ja in ihrem Podcast und ihren Broadcast, machen die ja auch so ein paar Vorstellungen für, was kommt jetzt, was auf der Roadmap steht und so weiter. Was war noch so als großes Highlight, wo alle da standen und dachten, oh geil, da geht's jetzt richtig nochmal voran? Ich glaube, Persistenz ist schon das Größte. Mhm. Ansonsten sind es eher Kleinigkeiten, wo sie sagen, mit welchen Schiffen demnächst zu rechnen ist. Das Schiff-Thema zieht immer noch extrem, merke ich. Naja, du musst überlegen, es sind immer noch nicht alle Schiffe, also da gibt es Leute, die haben Geld bezahlt, mhm, und haben so nichts. Ja. Außer einem Bild in dem Hangar, also noch nicht mal, viele sind nicht Hangar-ready. Also, mhm, Banu Merchantman ist eins der ältesten Schiffe, mhm, die auf jeden Fall aus der Originalkampagne noch stammen. Mhm. Und davon gibt es nicht mehr als das Picture eben in der Ship-Matrix. Mhm. So, das ist alles. Du weißt noch nicht, wie es aussehen soll. Es gab noch keinen Prototypen davon. Und da sind sie schon ein bisschen hinterher. Ne? Ein bisschen Backlog so und müssen das bauen. Und sie müssen, das ist tatsächlich auch eine etwas größere Sache. Ich habe dir gesagt, dass sie die Ship-Pipeline verändert haben. Ja. Dass sie eben jetzt irgendwie Manufacturer, mhm, dem, heißt natürlich, dass sie alte Schiffe überarbeiten, dass sie da reinpassen. So, und dabei sind sie auch gerade. Also Facelift so. Facelift und halt in das System einpassen. Okay. Die Anvil Hornets ist eine ganze Reihe von Kampf-Ein-Personen-Fightern, mhm, die halt alle noch separat gebaut sind. Und da würde sich's komplett anbieten, wenn man halt eine baut und die Textur nimmt und die dann halt auf die anderen überträgt. Und alle anderen Anvils, die dann kommen, haben halt auch was viel leichter. So. Mhm. Den Teil, das wird gemacht. Sieht halt auch, man sieht den Unterschied. Also wird auch nur Modellpflege betrieben. Wird Modellpflege betrieben, mhm, ja genau. Es wird auf diesen neuen Prozess umgestellt und dabei halt auch ein bisschen gefaceliftet. Okay. Ist wahrscheinlich eine gute Idee. Mhm. Wenn man die nebeneinander sieht und sagt, okay, das ist immer noch ein schönes Schiff und immer noch, wenn man andere Spiele sieht, geil. Mhm. Aber wenn du eine Super Hornet neben einer Saber siehst, mhm, das ist... schwer, sich für die Superrunde zu begeistern. Okay, man merkt dann schon, dass schon das Design auch schon ein paar Jahre. Man merkt einfach, dass sie besser geworden sind, mhm, mit dem, was sie tun, ganz, mhm, klar. Super Hornet oder Hornet war auch eins der ersten Schiffe. Mhm. War das erste, was es überhaupt in der Kampagne gab. Mhm. Was in der Kickstarter-Kampagne war auch das, wo in diesem Chris Roberts-Video, wo er für Kickstarter wirbt für sein, mhm, Projekt, ist das da geflogen und so. Das ist halt das Urschiff von Star Citizen, mhm, die Hornet. Ist halt einfach in die Jahre gekommen. Hm. Ist ja tatsächlich auch Jahre mittlerweile. Ja, ja. Und das kriegt ein Facelift, das finde ich gut, finde ich fair, den Leuten, die mögen. Hm. Und es hat ja auch so ein bisschen X-Wing Style. Style, ne? Ja, okay. Ist gut, wenn es schön ist. Und auf was freust du dich jetzt gerade am meisten? Also auch. Ich freue mich tatsächlich auf, wenn der Starfarer fliegbar wird. Mhm. Ich habe die militärische Version vom Starfarer vielleicht geliehen von Freunden. Mhm, möglich. Und man bekommt als Lonership, weil die militärische Version noch nicht fertig ist, kriegst du das nicht militärische, so lange bis das fertig ist. Ja. So. Ja, und das ist einfach ein unfassbar schönes Schiff. Das hat so eine ganz krasse Firefly-Vibe für mich, weil es ist halt groß, es hat verschiedene Crew-Quarters, hat mehrere Stockwerke, es hat Platz für verschiedene Dinge. Die Brücke sieht aus wie eine Brücke von einem Raumschiff, wie man sich, also sitzen halt, können Leute sitzen und verschiedene Dinge tun. Mhm. Das Ding zu fliegen, mir hat das, die bisherigen Multicrew-Schiffe sind halt alle relativ klein, sind also irgendwie im Grunde Schläuche mit irgendwas. So. Mhm. Gibt keine, die 2 Etagen haben zum Beispiel. Mhm. Und das ist schon cool genug, wenn du dann irgendwie in eine Richtung fliegst und aus deinem Sitz ausstehst und durch dein Schiff rumläufst und der fliegt trotzdem in 1000 verschiedene Richtungen und du siehst draußen, wie sich alles bewegt und so und irgendwie spinnst und du kannst innen drin sein, das ist schon cool. Aber das ist immer noch Kleinkram. So. Mhm. Starfarer ist echt ein Kaliber. Das ist richtig Raumschiff. So, so wie man sich das halt in diesem Spiel vorstellt, dann geht's dann erst, okay. Und damit rumzugurken, gerade falls dann auch dieses Fuel Harvesten und Fuel, wenn die Mechanik da irgendwie anfängt reinzukommen, darauf freue ich mich. Da freue ich mich echt am meisten drauf. Okay. Meilenstein, also gibt es jetzt irgendwie, wo man sagt, ey, wir sind in 4 Monaten bei dem nächsten Meilenstein, wo wir sagen, ey, da könnt ihr jetzt das und das machen. Gibt es da so feste Ziele oder ist das irgendwie? Die haben das, die sprechen auch immer nur davon, was sie in dem nächsten und übernächsten Patch machen. Also von Monat zu Monat sozusagen. Mhm. Es gibt dann halt irgendwie, wenn du willst, diese Roadmap, dass sie damit fertig werden wollen am Ende des Jahres und dass sie deswegen jetzt ein paar Sachen vorziehen. Mhm. Aber genauer ist es eigentlich nicht. Okay. Oder dass sie sagen, deswegen fallen jetzt Sachen wieder zurück. So. Das heißt, es ist auch für die Community eher so Überraschung, was dann letzten Endes damit fertig ist. Also es zeichnet sich natürlich ab in diesem Monat, aber es ist dann trotzdem irgendwie nicht so genau zu wissen, dass jetzt, okay, das und das jetzt unbedingt passieren muss oder passieren soll, weil halt man angekündigt hat, dass in dem und dem Monat das passiert. Genau. Gerade, also sagen wir mal, bei Mechanics weiß man auch nicht, die sagen, Persistence ist jetzt das, was sie machen wollen. Mhm. Eigentlich würde man denken, so kompliziert klingt es eigentlich nicht, ne? Denen irgendwie Stati zu geben und die irgendwo zu speichern und beim Laden wieder zu übergeben. Klingt machen nicht so richtig machen andere Spiele auch, ne? Aber ich stelle mir halt die Komplexität halt vor, weil es halt so viele potenzielle Spiele dafür gibt. Wie gesagt, ich weiß nicht, warum das so ein großes Ding ist. Die sprechen davon, als ob es was wäre und sagen halt, wie gesagt, ich kann mich nicht erinnern, dass sie sagen, okay, hier in 2.5, 2.6 im Sommer haben wir Folgendes oder nicht Folgendes. Also was wir auch noch wissen, ist, dass das, was ich gesagt habe, dieses Planet-Side-Modul, dass die Shops halt funktionieren sollen möglichst bald. Was, finde ich, auch dafür spricht, dass die Ökonomie irgendwie, ich meine, macht ja nur Sinn, wenn du was kaufst, wenn was auch was kostet. So. Klar. Und wenn du eine Methode hast, das Geld zu bekommen. Das ist auch so ein Problem. Im Moment, die Missionen, die du im Persistent Universe machen kannst, sind zwar okay und cool, aber nützen ja nichts, ne? Verjagst die Piraten, alles klar, super, vielen Dank. Dann war es das mit dem Missionsspiel, ja, genau. Und egal ob das nun ein Test ist oder nicht, ich hätte trotzdem gern 200 Geld dafür. Genau. Selbst wenn ich mit 200 Geld nichts machen kann, aber. Zum Sparen. Es reicht dann, dass ich irgendwie sehe, dass da eine Zahl sich vergrößert. Ja. So, finde ich super. Im Moment spielt es ja alles noch nicht so richtig eine Rolle. Und das ist schade. Und ich vermute, dass das, was sie da eben, wenn Fuel Harvesting eine Rolle spielt und wenn die Shops bauen wollen, dann und wenn die Reparaturen irgendwie an den Start bringen wollen, Persistenz, ich glaube, das klingt alles, als ob das nächste große Ding Ökonomie wäre. Mhm. Kann ich verstehen, wenn sie da nichts zu sagen, Weil da kann man echt auch viel falsch machen. Glaube ich auch, ja. Damit steht und fällt. Mhm. Das heißt, das ist vielleicht okay, weil da tun sich dann auch Leute Stück für Stück ja auch dran, müssen sich vielleicht auch dran gewöhnen. Ne? Ja. Ja, egal wie sie es machen, ne? wenn die Leute zu schnell Geld verdienen, dann sind die angesäuert, die da jetzt Tausende von Dollar reingeschmissen haben. Wenn es zu langsam ist, dann so, pay to win, kann gar nicht sein. Sehr, sehr schwierig. Auch, wie willst du das machen? Eine Spielstunde spielen in einem kleinen Starter-Chip, soll das genauso viel Geld produzieren wie eine Stunde spielen in einem monströs großen Spezialschiff? So. Ja. Klar. Schwer zu sagen. Schwer zu sagen. Und da haben sie auch noch nichts dazu gesagt. Nee, nee, okay. Nee. Es gibt immer noch so eine ein uralte Zitat von Chris Roberts, wo er gesagt hat, um eine Constellation im Persistent Universe zu erwerben, wird man 30 Tage spielen müssen. Mhm. 30 Tage heißt erstmal nicht viel am Tag. Mhm. Abgesehen davon, das ist auch eine uralte Information. Ich finde es komplett albern. Die wird immer wieder gern hervorgekramt. Okay, zitiert, ja. Das passiert halt, wenn man sich irgendwie aus dem Fenster hängt. Mhm. Ich würde dem echt nicht trauen. Es fließt nach wie vor hier Geld rein. Das ist echt unglaublich. Also jetzt während des Podcasts, also das ist jetzt, also dass da Geld reinfließt, ist mir völlig klar, aber ich bin immer so überrascht, dass da immer die Zahl sich verändert. Ich bin überrascht, dass jetzt Leute was kaufen, verstehe ich gar nicht. Ja, weißt du, das sind die Leute, die diesen Podcast noch nicht gehört haben und ich wusste, wissen, dass morgen abgeht. Morgen eigentlich, ab morgen der Kaufbefehl kommt, sondern heute noch hold your breath und relax. Guck mal hier, schon wieder. Sehen? Stimmt, gerade irgendwas mit 30, jetzt weiß ich. Sehr lustig, sehr lustig. Hast du was an deinem Spiele-Equipment geändert seit letztem Jahr? Weil du sagtest, du hast es ja mit dem die passenden Joysticks und Schubregler und ich habe mein damals das HOTAS-Set, was ich da hatte, war ja das von Zytec, das X65 mit so einem fixierten Joystick. Genau. Das nach wie vor echt ein super Set war. Aber ich habe es verkauft. Ich habe einen freundlichen Australier kennengelernt, der ewig danach gesucht hat. Ja. Ist das nicht mehr der mir das, ja, wurde schon wieder schon länger nicht mehr gebaut. Ja. Meins war echt in einer guten Condition. Mhm. Ich habe echt mal noch aufgepasst. Mhm. Und ich fand und finde immer noch, das ist, wie gesagt, ein wirklich gutes Set, aber es hat zu wenig Achsen. Mhm. Ich finde es super für Flugsimulatoren, eben wo du mit 3-4 Achsen zurechtkommst. Aber für ein Space Game brauchst du 6 Achsen. Das funktioniert so nicht. Und deswegen hatte ich dann auch, war ich froh, dass ich dem das verkaufen konnte, weil ich wusste, das kommt in gute Hände. Der war echt, er hat ganz viele andere Hotas noch gehabt und hat ihm auch in der Sammlung gefehlt und so. Okay. Das war ein gutes Werk, alles super. Habe auch einen anständigen Preis bekommen, alles super. Aber im Mai, glaube ich, kommt der Nachfolger des X56-Sets raus, was das alte Zytec-Set war. Mhm. Und das sieht aus wie ein spannendes Angebot, weil die haben 2 extra Achsen, also eine extra Achse an den Stick und eine extra Achse an die Schubkontrolle gepackt, so dass du insgesamt auf 6, zweifel auch 7 Achsen kommen könntest, wenn du da Bedarf hast. Und da muss ich mir echt überlegen, das System soll irgendwie 250 kosten oder was? Was preisig okay? Absolut okay. Ich warte, bis die ersten geliefert sind, weil Zytec eine ganze Weile lang ziemlich viel Probleme mit Qualitätskontrolle hatten. Mhm. Zytec ist ja schon lange nicht mehr Zytec, die wurden von Mad Catz gekauft. Stimmt, ja. Und da ist auch viel kaputt gegangen. Mhm. Also sehr viele Geräte sind kaputt gegangen. Die waren immer kulant mit ihrer Delivery-Geschichte. Konnte es immer wieder austauschen, selbst wenn die 2 Jahre schon durch waren. Mhm. Haben sie mal aufgepasst, aber es hilft ja nichts. Ne? Es gibt Leute, die ich kenne, die haben das 5. Set. Okay. Das geht nicht, das kann man nicht machen. Allerdings habe ich jetzt auf Reddit einen Zytec-Menschen, der das auch gezeigt hat oder so, angesprochen. Mhm. Und das macht Mut eigentlich. Also der hat nicht ganz furchtbar laut die Werbetrommel gerührt, aber hat halt immer gesagt, ja, wir wissen, dass das ein Problem war und wir haben das geändert und wir hören euch zu und so. Mhm. Kann alles Marketing-Bla sein, das kann schon sein. Aber ich bin nicht sicher. die Sachen, die sie da falsch gemacht haben, haben sie wirklich deutlich falsch gemacht. Mhm. Also das sind am Ende sind das immer noch Geschäftsleute und ja, klar. möchten gern weiterleben. Genau, und weiter Geschäft machen. Genau. Und die sind, ich denke, das ist jetzt schon so ein bisschen 5:12 Uhr, wenn das Ding hier wieder in die Hose geht. Dann stehen sie scheiße da. Ist, glaube ich, vorbei. Es gibt jetzt so eine russische Firma, VCF oder so, die wirklich ein gutes Hotas gebaut hat, die gesagt haben, dass sie noch ein höherwertiges bauen wollen. Das ist schon Konkurrenz. Das Thrustmaster Kit ist mittlerweile auch in die Jahre gekommen. Die haben sich noch nicht aus dem Fenster gejagt, getraut und gesagt, dass sie ein neues bauen. Und wenn die das machen, ist der de facto Standard. Obwohl die gar nicht so gut sind, wie ich finde. Mal sehen. Ich setze einige Hoffnungen da rein, alleine weil das einzige Set sein wird, wo du so viele Achsen zur Verfügung stehen hast. Ja. Und die Achsen, die sie da gebaut haben, sind halt auch richtige Joystick-Achsen. Das alte Seitex hatte eine weitere Achse am Schub. Das war aber so eine Mausachse. Ja, okay. Das hat nie richtig funktioniert. Das war alles scheiße. Und Star Citizen selber hat gesagt, dass sie auch ein Set rausbringen wollen, ein Hotas-Set. Oh, echt? Also eine eigene Hardware zum Spiel? Das wird Seitec OEMs sein. Okay, ja. Aber ziemlich spannende Idee. Die haben das auch festgestellt, dass es zu wenig Achsen gibt. Und da, wo Seitec normale Mini-Joysticks reingebaut hat, baut Star Citizen Trackballs rein. Ah, dass du dann, okay, verstehe. Die Idee ist, dass du damit dann deine Turrets relativ gut bewegen können wirst, so oder sollst. Finde ich eine gute. Oder einen Mining-Bohrer oder sonst irgendwie was. Genau. Finde ich eine ganz gute Idee. Ich bin nicht ganz sicher, wie die Steuerung da funktionieren soll, weil am Joystick reißt man ja schon ganz schön rum. Ja. Und dann so feine Bewegungen mit einem Daumen-Trackball. Bin ich sicher, ob das funktioniert. Außer wenn du mit diesen beiden Trackballs halt deine Turrets bewegst, dann fehlen ja am Ende dann trotzdem wieder ein paar Achsen. So. Bin nicht sicher, ob das die wirklich gute Idee ist. Bei dem Side-Technik bin ich. Ich finde das Color-Set ziemlich hässlich. Aus irgendwelchen Gründen haben sie das hellblau gemacht. Aha. Also schwarz-Basis mit sehr vielen Cyan-Applikationen irgendwie. Ganz, ganz komisch. Also das weiß ich auch nicht, wer das gemacht hat. Aber die ganzen LEDs, die da angebaut sind, sind alles RGBs. Also du kannst die Farbe einstellen. Hilft natürlich super, wenn das alles in Cyan-Blau ist. Grüne Lampen sehen dann großartig aus, vermutlich. Naja. Vielleicht gibt es ja mal ein Sticker-Set für drüber oder so. Ja, oder vielleicht kann man es irgendwie abschleifen mit Sandpapier oder so. Ja. Keine Ahnung. Egal, jedenfalls, wenn, also der Thrust-Knüppel ist der gleiche, den ich hatte. Mit ein paar mehr Buttons, aber die Mechanik ist die gleiche. Ist auch so ein geteiltes, dass du im Grunde genommen zwei Triebwerke mit bedienen könntest. Und der war schon, also der war damals schon über jeden Zweifel erhaben. Das ist ein echt Hammerteil. Hoffentlich benutzen sie wieder ähnliche Menge an Metall und nicht so viel Plastik. Wie gesagt, ich würde das nicht kaufen, ohne einen Test abgewartet zu haben. Wenn die Leute von SimHQ das gemacht haben, dann weiß man auch, ob das was ist oder nicht. Ja. Aber das sieht sehr vielversprechend aus. Im Moment spiele ich mit einem Thrustmaster Joystick 16.000er. Der lässt sich von links auf rechts wechseln, das ist ganz angenehm. Und mit einem CH ist der andere große Konkurrent für Seitec, ganz sicher, mit einem CH Flugkontrolle. Das ist die einzige, die tatsächlich nach vorne und hinten geht. Die meisten bewegt man in so einem Halbkreis. Ja, genau, ja. Und das von CH ist, das ist auch so abgefahren. Das wird, glaube ich, auch schon eine ganze Weile nicht mehr produziert. Das ist, sieht aus wie billigster Ostplastik aus Schkopau und halt irgendwie auch ganz fiese Buttons und so. Ja. Und ja, das ist Plastik und ja, das sind komische Buttons, aber die sind unkaputtbar. Die benutzen irgendein Plastik, weiß ich nicht, womit man normalerweise Raumsonden baut oder so. Keine Ahnung. Das ist wirklich cool. Also die CH, beste Schubkontrolle, die ich bisher in den Fingern hatte. Kann man echt empfehlen. Und das ganze Halbthema VR? Und Star Citizen? Ja, ich bin nicht sicher, ob. Ich bin nicht sicher, ob die Star VR-Nummer anhand der Preise gerade krepiert ist. So. Das ist super. HTC Vive mit einem Raum und da rumlaufen ist super. Aber die Leute setzen ja schon die Brille nicht auf. Ja. Und ein Stück weit kann ich es verstehen. Keine von diesen Systemen hat ein Kamerasystem mit drin, dass ich halt gucken kann, wo ist mein Tee. Ja. Oder wenn es hier der Beamer klappert, so, dann möchte ich gerne innerhalb von einer halben Sekunde Überblick schaffen. Genau, willst du den Kopf drücken und sagen, hier wieder. Was passiert hier in meiner Welt? Genau. Also was passiert im Meatspace, muss ich wissen. Ja. Und das wird halt völlig ignoriert. Mhm. So. Die Systeme sind jetzt sicherlich besser, dass das Übelkeit und so keine Rolle mehr spielt, dass man sich leichter darin verlieren kann. Und nach wie vor bin ich da auch scharf drauf. Mhm. Aber der Preis, den man im Moment als Early Adopter bezahlen muss, plus die Menge an Grafikkarten-Hardware, die man dazu braucht, ist mir echt zu feist. Also das Gesamtpaket ist noch zu teuer. Ja. Ja. Ja, und da kann man noch nicht mal sagen. Ja, es ist zu teuer, weil ich Angst habe, dass das daran stirbt. Ich will jetzt keine 1500 auf den Tisch legen, die das insgesamt kosten würde, wenn ich annehmen muss, in einem Jahr gibt es keine Sachen mehr dafür. Oder das Nachfolgemodell kostet 300 Euro. Was Paket. Ja, wobei, das glaube ich gar nicht mal, dass das so billig wird. Letzten Endes, bei den 1500, die du hinlegst, das wäre der Großteil Grafikkarte, die ist ja so oder so gut dann. Aber installierte Basis, ne? Man weiß ja, wer das ist. So. Solange die installierte Basis klein ist, werden die Leute nicht vernünftig dafür entwickeln. Mhm. Jetzt haben die alle noch ein bisschen Geld von Facebook hinterhergekommen. So. Die Sachen kommen raus, sind irgendwie alle scheiße. Mhm. Die nächste Welle wird sich nur durch Verkäufe finanzieren können. Und wenn die Sachen jetzt nicht gekauft werden, na, ist schwer. Wenn du ein Call of Duty machst oder ein FIFA, weißt du genau, wie viele Leute das kaufen. Ja. Bei irgendwelchen Experimenten eher nicht so. Mhm. Ist schon schade und gerade für Assassin würde es super funktionieren. Ich benutze ja so ein Head-Tracking-System. Genau. Und schon das funktioniert großartig. Mhm. Also den komplett 1:1 den Kopf so zu bewegen, wo man hingucken muss. Mhm. Bei dem Head-Tracking ist es ja so, dass man den Kopf weniger bewegt, als das trackt. Genau, du kannst ja auch stellen. Wenn ich sonst zur Seite gucke, sehe ich den Bildschirm nicht mehr. Wollte gerade sagen, das muss ja ein bisschen reduziert sein. Aber wenn das halt nicht mehr ist und man 1:1 sich bewegen würde, das kann ich mir schon sehr, sehr gut vorstellen und würde ich total gerne machen und würde ich total gerne haben. Gerade ein Raumschiff bietet sich ja auch an. Also wenn du im Sessel sitzt und eine Hand am Stick und eine Schubkontrolle, da brauchst du ja auch nicht viel mehr sehen von deiner Welt. So, du siehst, warst du die Finger dran, guckst ja sowieso nicht dran, kannst du alles fühlen. Das wäre schon sehr immersiv. Das würde mir schon sehr viel Spaß machen, aber ich bin nicht sicher, ob das funktioniert. Ich bin nicht sicher, ob das den Weg von 3D-Fernsehen geht. Okay, na, bin mal gespannt. Gut, ich glaube, wir sind auch für heute erstmal im Großen und Ganzen durch, oder? Oh. Ich will Leute mit stundenlangen Podcasten haben. Genau. ich würde mir wünschen, dass wir die nächste Folge nicht noch ein Jahr warten, sondern gucken wir mal, was, wenn Squadron 42 draußen ist. Vielleicht können wir da mal oder vielleicht ganz kurz davor, wenn es gerade in Release geht, mal. Vielleicht gibt es eine Beta. Vielleicht gibt es eine Beta, genau. Das hat uns vielleicht nochmal zu dem Thema. Weil das ist auch so ein Ding, ich bin nicht sicher, ob ich die Beta spielen würde. Das ist so. Ich freue mich so darauf, dass ich will, dass es gut ist. Okay, du willst nicht am Anfang dieses crappy. Ja, ich will auch nicht so. Vielleicht würde ich mal eine Mission spielen oder so, um mich darüber zu freuen. Und wahrscheinlich hätte ich auch Sorge, weil man überall Spoiler liest und so. Vielleicht wahrscheinlich würde ich es trotzdem spielen, damit die Spoiler nicht passieren. Mhm. Aber eigentlich fände ich es ja schön, wenn man spielt, wenn es fertig ist. Hier, es gibt so ein ähnliches Spiel, habe ich auch bei Kickstarter geplätscht, Kingdom Come Deliverance. Mhm. Ist ein Mittelalter-Simulator, wenn man so will. Auch sehr, sehr realistisch angehaucht. Mhm. Das Schwertkampfsystem ist total komplex. Und das kann man auch schon seit einer ganzen Weile, die Alpha, ich glaube, ich habe irgendwie ein Level geplätscht, dass ich Alpha hätte spielen können. Mhm. Das gibt es schon eine ganze Weile. Und ich habe mich echt zurückgehalten. Auf das, da warte ich auch auf hohe Stücke. Und ich will, dass es gut wird. Auch darum vorher nichts anfassen. Genau. Ich habe das nicht mehr installiert. Ich habe gesagt, naja, wenn ich es installiere, starte ich es doch mal. Ja, ja. Rutscht der Finger auf den Doppelklick aus und dann zack. Kann passieren so. Ja. Und Squadron 42, wie gesagt, also auch mit den ganzen Filmsequenzen, die sie da gebaut haben und Gary Oldman. In dieser einen Szene war schon echt so krass, wie der halt von ruhigem, einigermaßen starkem Rhetorik auf so Kriegsrhetorik umschwingt und dann fast anfing zu brüllen und so und die Kameraschwenks, die dabei waren. Das war echt super. Mhm. Ja, das will ich gern. Das will ich eigentlich gerne erst genießen, wenn es soweit ist. Wenn's ready to use ist. Dass Leute sagen, so wollen wir es auch verkaufen. Gut, ich klicke jetzt noch einmal den Update-Button. Ja, es sind echt nochmal Geld dazu gekommen. Ich bin total fasziniert davon. Okay, Daniel, da würde ich sagen, erstmal vielen herzlichen Dank. Ja, vielen Dank, dass ich hier kommen durfte gerne. Und deinen Kaffee trinken durfte. Gerne, gerne. Und wir bleiben im Kontakt, wie es dann weitergeht bei Star Citizen. Dann erstmal auch vielen Dank für die Zuhörer, die so lange durchgehalten haben. Und bis bald. Tschüss. Tschüss.